Wenn von Frida Kahlo die Rede ist, hagelt es schnell Etiketten. Jahrhundertmalerin, feministisches Vorbild, Stilikone, Kultfigur. Und alles irgendwie zurecht oder auf jeden Fall nachvollziehbarerweise. Am Anfang dieses Weges stehen eine wilde junge Frau mit eigenem Kopf und ein Schicksalsschlag. Sie wird bei einem Busunfall in jungen Jahren schwer verletzt und muss sich immer wieder Operationen unterziehen. Sie verbringt Jahre ihres Lebens im Krankenhaus und im Bett. Aber sie findet einen Weg, aus dieser Situation etwas zu machen. Sie malt. Und sie findet eine eigene Ausdrucksweise, ihre Lebenssituation und ihre Identität malerisch zu bannen und zu bestimmen. Sie knüpft an die indigenen Wurzeln der Familie ihrer Mutter, an die mexikanische Volkskunst, an die deklamatorischen Wandgemälde ihres berühmten Mannes Diego Rivera und die Praxis realsozialistischer Kunst, an surrealistischen Umgang mit Gegenständlichkeit, an neue Sachlichkeit und an einigen anderen Traditionslinien, die ihr Bild, Motiv und Deutungsrepertoire erweitern. Und sie malt, was sie sieht und kennt und sie beschäftigt. Ein Drittel ihrer Bilder sind Selbstporträts. Sie ergründet malerisch den Schmerz, unter dem ihr Körper leidet. Die Enttäuschung, die sie in der Ehe mit Rivera erfährt, aber auch die Sehnsucht und Leidenschaft, die er und andere Männer in ihr wecken. Ihre Rolle als Frau, als Indigene, als Mexikanerin, als Kommunistin, als Mensch. All das vermag sie mit dem Pinsel aufzuspießen, und das macht sie als Malerin groß. Und aus meiner Sicht zu Recht zu einer prominenten Projektionsfläche. Und ist es am Ende schlimm, wenn es Unmengen von kitschigen Accessoires mit ihrem Gesicht gibt? Mode- und Duftserien, die sich auf sie berufen? Bedruckte T-Shirts mit Details ihrer Bilder, im Zweifel nur mit ihrer Augenbraue? Ich finde nicht. Das ist in meinen Augen Ausdruck dessen, dass ihre Kunst und ihre Themen Menschen erreichen und bewirken, dass sie sich mit ihr verbinden wollen. Und darum geht es doch in der Kunst, Menschen zu erreichen. Oder nicht? Heute vor 70 Jahren ist sie gestorben. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Frida Kahlo von Berit Hempel. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944, der nicht nur ein Attentatsversuch auf Hitler von Militärangehörigen war, sondern ein Bündnis für einen Umsturz und ein anderes Deutschland, an dessen Vorbereitung auch viele zivile Akteure beteiligt waren, nicht zuletzt viele Frauen. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Die Kunst von Frida Kahlo ist wie ein farbiges Band um eine Bombe, schreibt der Autor André Breton 1938. Frida Kahlos Kunst ist nicht einmal den Rahmen wert, entgegnet die Kritikerin Roberta Paschau rund 60 Jahre später. Der Ehemann von Frida Kahlo, Diego Rivera, selbst Mexikos berühmtester Wandmaler, lobt die Werke seiner Frau. Frida begann mit einer Reihe von Meisterwerken, die keinerlei Vorbild in der bisherigen Kunstgeschichte hatten. Es waren Gemälde, die die besondere Fähigkeit der Frau würdigen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und mit dem Blick auf die grausame Realität Leiden zu ertragen. Nie zuvor hatte eine Frau ihre tief empfundene Qual so poetisch transformiert auf die Leinwand gebracht, wie es damals Frida tat. Und die Künstlerin selbst? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich male, weil ich muss. Und dass ich immer male, was mir durch den Kopf geht, ohne dabei irgendwelche Überlegungen anzustellen. Eine lange Nacht über Frida Kahlo, einer Künstlerin, die mexikanische und europäische Kunst miteinander verband, ihren eigenen Stil entwickelte, die die Feministinnen in den 1980er Jahren in Deutschland für sich einnahm und die zur Modeikone wurde. Allein schon die stilisierte Zeichnung ihrer sogenannten Monobraue, ihrer durchgehenden Augenbraue, reicht 70 Jahre nach ihrem Tod oft aus, um schnell zu erkennen, von wem die Rede ist. Eine lange Nacht über eine faszinierende Frau, die ihre Freiheit liebte und lebte, die unter ihrer Ehe litt und von ihr zehrte, deren Leben von einem grausamen Unfall geprägt war. Frida Kahlos Bilder sind oft vieldeutige Selbstbildnisse. Ich als ein von Pfeilen durchbohrter Hirsch. Ich, deren Rückgrat aus einer zerbrochenen, steinernen Säule besteht. Ich, die sich bei meiner Geburt aus dem Becken einer Frau herauszwängt. Meine Malerei vermittelt Nachrichten vom Schmerz. Sie ist nicht revolutionär. Warum sollte ich mir einbilden, dass sie kämpferisch sei? Das kann ich nicht. Die Malerei hat mein Leben erfüllt. Ich verlor 3 Söhne und viele andere Dinge, die mein schreckliches Leben ausgefüllt hätten. All diese ersetzte mir die Malerei. Die Arbeit ist, glaube ich, das Beste. Frida Kahlo malt rund 150 Bilder. Ein Drittel davon sind Selbstporträts. Was fasziniert heute noch die Menschen an der Kunst der Frida Kahlo? An ihren verstörenden Selbstporträts, in denen sie im Herrenanzug sitzend ihre Haare abschneidet, in denen 2 Fridas durch eine Blutbahn miteinander verbunden sind, in denen schwarze Affen ihren Hals umklammern. Laura Rodriguez, Kunsthistorikerin und Künstlerin, hat ihre Doktorarbeit über Frida Kahlo geschrieben. Frida Kahlo in Deutschland, eine Rezeptionsgeschichte. In einem kleinen, sehr aufgeräumten Atelier ohne jegliche Bilder erzählt sie von ihren Forschungsergebnissen zu Frida Kahlo. Sie hat Sachen dargestellt wie ihre Fehlgeburten. Sie hat ihren nackten Körper sehr häufig dargestellt. Sie hat ihre Liebesgeschichte dargestellt. Und das Thema Frida Kahlo und Diego Rivera stand am Anfang sehr stark im Fokus von dieser Narrative. Und man wollte damit zeigen, wie eine Künstlerin sich halt von einem großen Künstler befreien kann. Das war sehr interessant, das war sehr attraktiv. Aber selbst die feministische Geschichtsschreibung zu dieser anfänglichen Zeit, das war keine homogene Narrative. Es gab Widersprüche. Manche Autorinnen haben Frida Kahlo ein sehr positives Bild gesehen. Andere haben das eher kritisch gesehen und fanden ihre Kunst gar nicht so emanzipatorisch. Der Erfolg der Künstlerin in Deutschland beginnt allerdings erst in den 1980er Jahren. Helga Prignitz hat die erste Biografie über Frida Kahlo vom Spanischen ins Deutsche übersetzt und mehrere Bücher über sie geschrieben. Sie hat Ausstellungen zu verschiedenen Themen kuratiert, auch über Frida Kahlo. Doch bevor die Zeit reif war für eine große Sonderausstellung, taucht Frida Kahlo in einer Überblicksausstellung über mexikanische Kunst noch gar nicht auf. Meine erste Ausstellung zur mexikanischen Kunst, 1974, die Kunst der mexikanischen Revolution im Schloss Charlottenburg, organisiert von der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, kam erstaunlicherweise noch ganz ohne Frida Kahlo aus. Die war, ja, die Künstlerin interessierte damals noch nicht. Das muss ich sagen, das ist was Besonderes. Wir hatten 1100 Leihgaben aus Mexiko für diese Ausstellung. War eine beachtliche Ausstellung. Ja, und Frida Kahlo ist keine Leihgabe gewesen. Spielte keine Rolle, war unbeachtet, diese Künstlerin. Das ändert sich, als 1986 in Deutschland eine umfassende Biografie erschien, geschrieben von der amerikanischen Kunsthistorikerin Hayden Herrera. Frida Kahlo, Malerin der Schmerzen, Rebellin gegen das Unabänderliche. Leben, Schicksal und Werk einer großen Künstlerin. Eine der ersten Frauen, die sich Kraft ihrer Persönlichkeit wirklich emanzipierte. Das Buch bildet den Startschuss für den Hype um Frida Kahlo in Deutschland. Laura Rodriguez, die in Brasilien aufgewachsen ist, erinnert sich, dass es in ihrer Heimat in Südamerika anders aussah. Als ich in Deutschland ankam und gesehen habe, dass man überall über Frida Kahlo Sprache, es gab Bücher und Filme und Restaurants und sie waren in alle Munde, alle kannten Frida Kahlo. Hatte ich damals dann mit meinen Verwandten und Freunden aus Brasilien gesprochen und kam häufig dann ein Kommentar, Frida, wer? Und hier war das eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, selbst die Grundschulkinder in Schulen, wo ich arbeite, wissen alle, wer Frida Kahlo ist. Das, was man in Deutschland erlebt mit Frida Kahlo, ist nicht vergleichbar mit das, was man beispielsweise in Brasilien sieht. Die Faszination ist hier eine Sache, das ist einmalig. Die Frauenbewegung in Deutschland entdeckte die Künstlerin aus Mexiko, die in ihrer Kunst und im Privatleben neue Wege ging. Also sie hatte diverse Liebesgeschichten, diverse Affären mit Frauen, mit Männern natürlich. Sehr außergewöhnlich, ja. Sie war eine sehr selbstständig denkende Frau, die sich da freigemacht hat von Konventionen ganz früh schon, ja. Das war außergewöhnlich. Sie ist ein Vorbild für die Frauenbewegung, der auch dadurch geworden, dass sie ihr Leben selbst, ja, so sich Freiheiten da genommen hat, die andere nicht sich genommen hatten, auf jeden Fall. Die Kahlo entwickelt sich zum Mythos, zur Ikone mit ihrem Damenbart und ihrer Monobraue. Die durchgezogene Augenbraue wird ihr Symbol. Museumsshops und Buchläden verkaufen Socken, Ohrringe und Schlafanzüge mit dem Konterfei ihres Gesichts, der markanten, hochgesteckten Frisur und ihrer bunten Tracht. 80 Bücher erscheinen allein in Deutschland. Ein Spielfilm mit der mexikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin Selma Hayek und schließlich die große Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau mit 60 Gemälden und 80 Zeichnungen. Mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher konnte die Ausstellung verzeichnen, die Helga Prignitz rund 35 Jahre nach ihrer ersten Mexiko-Ausstellung kuratiert. Eng soll es gewesen sein in der Ausstellung und einen Besucherrekord soll sie gebrochen haben. Was interessiert die Kunsthistorikerin Helga Prignitz in ihrem Arbeitszimmer in Berlin, umgeben von vielen Büchern über Frida Kahlo, an der Künstlerin? Ganz banal gesagt, die Komplexität. Also diese Bilder sind alle sehr vielschichtig und sie hat eben in jedem Bild mit jedem Motiv etwas Besonderes beabsichtigt und intendiert. Ne? Sie bezieht sich auf sehr viele ikonografische Bedeutungen der Tierwelt, der Pflanzenwelt, aus der Literatur. All dies setzt sie um in Bilder, die nicht so einfach zu entschlüsseln sind. Man kann also die Bilder sehen, ohne das alles zu begreifen. Ne? Man kann, das wird ja heute meistens so gemacht, eigentlich nur ihr Gesicht sehen. nur die Augenbrauen zum Teil. Ne? Das reicht ja schon zum Teil manchen Leuten. Aber wenn man sich die Bilder tiefer anguckt, dann sind sie zutiefst berührend. Also was Frida alles für Emotionen da versteckt und verbirgt und ja, verkleidet, darstellt. Das ist einfach, immer wieder finde ich da neue Bedeutungen raus. Das ist schon faszinierend. Frida Kahlo fasziniert mich zum einen, weil sie natürlich auch Marke geworden ist. Das kann man natürlich schon sagen. Das guckt man ja eher kritisch an, weil wie kann sowas passiert sein? Aber zum anderen auch, weil sie in eine Zeit fällt, in der die Frauen sich emanzipieren in den 20er Jahren, aber doch einen sehr eigenen Stil hat, der auch so in dieser Form nicht nachahmbar wurde oder ganz originär ist und auch uns dann rückblickend auch wieder viele Fragen stellt und oft wirklich wegweisend war und auch heute würde ich oft sagen, in vielen Fragestellen war sie ihrer Zeit voraus. Sagt Museumsdirektorin Beate Kempfert. Sie hat eine Fotoausstellung mit Bildern von und über Frida Kahlo in den Opel-Villen Rüsselsheim gezeigt. Eine Auswahl aus 6.000 Fotos, die, Sensation, jahrzehntelang hinter einer verschlossenen Tür in Frida Kahlos Haus unentdeckt blieben. Auch Laura Rodriguez benutzt das Wort faszinierend, wenn sie über Frida Kahlo spricht. Ja, und ich denke, Faszination ist tatsächlich das richtige Wort, weil mit der Zeit merkte ich, wie ich sie immer mehr bewundert habe. Und ich denke, das ist immer so, je mehr man nicht nur ihre Geschichte kennenlernt, alles, was umherum passiert ist, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto interessanter wird es. Desto mehrere Schichten lernt man in ihrem Leben, in ihrer Kunst kennen und desto spannender wird es auch. Und der dritte Aspekt, es gibt noch mehrere, aber der für mich dritte Aspekt ist auch sehr wichtig gewesen, nämlich dass sie in all ihrem Tun sehr stark auf die präkolumbianische Zeit geht. Also sie überspringt quasi das, was wir kennen. Sie geht auf die Zeit, bevor die Spanier nach Mexiko gegangen sind, ins 16. Jahrhundert zurück. Und das ist jetzt nicht nur in den Bildinhalten, sondern im eigenen Stil, in dem gesamten Umfeld, was sie sich geschaffen hat. Und das fand ich jetzt immer sehr verblüffend. Wie wurde Frida Kahlo zu dem, was sie wurde? Wie verlief der Weg zu ihrer so persönlichen Kunst, die nach ihrem Tod so viel Anerkennung findet? Frida Kahlo kommt am 6. Juli 1907 in Coyoacán in Mexiko-Stadt zur Welt. Sie ist die dritte gemeinsame Tochter von Mathilde und Guillermo Kahlo. Eine jüngere Schwester wird noch folgen. Guillermo Kahlo, der in Deutschland noch Wilhelm heißt, ist ein Einwanderer aus Pforzheim. Mit 19 Jahren emigriert er 1890 allein, ohne Verwandte oder Freunde und mit wenig Geld nach Mexiko. Er heiratet, bekommt zwei Töchter. Doch seine Ehefrau stirbt bei der Geburt des zweiten Kindes. Schon kurz nach ihrem Tod lernt der Witwer mit zwei kleinen Kindern Mathilde Calderón kennen. Die junge Frau ist Tochter eines indigenen Vaters, ältestes von 12 Kindern. Die beiden heiraten. Die älteren Halbschwestern aus der ersten Ehe ihres Vaters leben in einem katholischen Waisenhaus, verbringen die Ferien bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. In ihrem Büro im Obergeschoss des Herrenhauses der Opelvillen hat Beate Kempfert zum Thema Familiengeschichte sofort ein Foto vor Augen, das Frida aufbewahrt hat. Ein Porträt der weiblichen Linie der Familie Calderón im Sonntagsstaat aus dem Jahr 1890. Mehr als ein Dutzend Männer, Frauen und Kinder, zum Teil in indigenen Trachten, sitzen oder stehen und blicken den Fotografen an. Um eines der Kinder mit langen schwarzen Zöpfen hat Frida Kahlo mit Kugelschreiber einen Kreis gezeichnet. Man blättert ein Familienalbum auf und da sieht man, wie sie dann ihre Mutter ganz stark umkreist und schreibt Mama aus Oaxaca. Und das ist natürlich etwas, was damals die ersten Forscherinnen und Forscher in Mexiko wirklich erstaunt haben. Ach, sie hat ja wirklich sozusagen sich mit ihrer eigenen Herkunft beschäftigt. Und man hat immer gedacht, dass eben Diego Rivera 1929 durch die Heirat und immer diese Ermutigung, dass er auch eben diesen präkolumbianischen Stil so toll fand, dass sie den trug. Nein, sie bezieht sich wirklich auf ihre Mutter und eben auch aus dem Großvater, der indigene Wurzeln hat. Diese familiären Wurzeln spielen eine große Rolle in Frida Kahlos Kunst und in ihrer engen Verbindung zu Mexiko, tauchen als Motive in den Bildern immer wieder auf. Ein Beispiel: Mutter Mathilde stillt Frida nur kurz. Eine indigene Amme kommt ins Haus und legt das kleine Mädchen an ihre Brust. Ein Motiv, das Frida Kahlo Jahrzehnte später in einem Bild festhält. Sie mit erwachsenem Kopf auf einem kindlichen Körper an der Brust einer Frau mit Maske. Bei der Amme, so vermuten manche Experten, könnte es sich um die schwarze Madonna von Guadalupe handeln, der Mutter aller Indios. Frida hat viele Erinnerungen an ihre Kindheit, die sie später aufschreibt. Mit 3 oder 4 Jahren kamen Christina und ich in den Kindergarten. Die Erzieherin war eine der alten Sorte, mit künstlichen Haaren und ganz merkwürdigen Kleidern. Eine meiner ersten Erinnerungen bezieht sich auf diese Frau. Sie steht an der Stirnseite in einem verdunkelten Raum, in der einen Hand eine Kerze, in der anderen eine Orange und zeigt uns das Universum, wie sich Sonne, Erde und Mond im Weltraum bewegen. Ich war so beeindruckt, dass ich mir in die Hose machte. Sie zogen mir die nassen Sachen aus und gaben mir die Hose von einem Mädchen, das in unserer Nachbarschaft wohnte. Deshalb begann ich, das Mädchen so sehr zu hassen, dass ich sie eines Tages in die Nähe unseres Hauses lockte und würgte, bis sie zu röcheln anfing. Glücklicherweise kam gerade ein Bäcker vorbei, der sie rettete. Das Kind Frida Kahlo scheint ein sehr lebendiges Kind gewesen zu sein. Eine ihrer Schwestern schubst sie mitsamt Inhalt vom Nachttopf. Die Schwester ist so wütend, dass sie Frida erzählt, sie sei gar nicht das Kind ihrer Eltern. Die Eltern hätten sie aus einem Müllkübel aufgelesen. In ihrer regen Fantasie erschafft sich Frida eine Figur, die ihr zur Seite steht. Ich muss 6 Jahre alt gewesen sein, als ich in der Fantasie eine intensive Freundschaft zu einem Mädchen ungefähr meines Alters durchlebte. Auf das Fenster meines damaligen Zimmers, das auf die Allendestraße hinausging, hauchte ich. Und mit einem Finger zeichnete ich eine Tür. Durch diese Tür ging ich in meiner Fantasie mit großer Freude und Eile hinaus, überquerte den ganzen Platz, den man sehen konnte, bis ich zu einem Milchgeschäft kam, das Drossel hieß. Durch das O von Drossel trat ich ein und stieg zur Unzeit hinab ins Innere der Erde, wo meine imaginäre Freundin mich immer erwartete. Ich erinnere mich weder an ihr Aussehen noch an ihre Farbe. Aber ich weiß noch, dass sie fröhlich war. Sie lachte viel. Sie war flink und tanzte, als wäre sie ganz und gar schwerelos. Ich folgte allen ihren Bewegungen und erzählte ihr, während sie tanzte, meine geheimen Probleme. Welche? Ich erinnere mich nicht. Aber sie erfuhr von mir alles, was mich betraf. Frida Kahlo ist glücklich mit ihrer imaginären Freundin, die ihr beisteht. Denn, nach den Recherchen von Helga Prignitz, hat Frida Kahlo Beistand nötig. Entgegen den bisherigen Erkenntnissen erklärt der Vater ihr nicht nur die Natur und lehrt sie, Dinge genauer zu betrachten. Nach Helga Prignitz hat er auch Seiten, unter denen die Tochter leidet. Ich glaube, was sie wirklich belastet hat in der Kindheit und weshalb sie sich als Kind, das ist ja im Tagebuch überliefert, schon abgespalten hat in zwei Fridas. Sie hatte diesen Vater, der sie einerseits angeleitet hat, die Natur wahrzunehmen, aber auch gründlich zu arbeiten beim Retuschieren der Fotos oder die ersten Zeichnungen hat er betreut. Das war schon richtig. Aber er war eben auch ein sehr jähzorniger Vater, der täglich Wutanfälle kriegte. Und ich habe dann Briefe gelesen, die noch nicht mal veröffentlicht sind. Aber es war so, dass er seine Kinder stark verprügelt hat. Und diese Geschichten jedes Mal haben dazu geführt, dass sie als kleines Mädchen weinend versucht hat, in ihre imaginäre Welt zu fliehen. Und ja, sich eine kleine Freundin erfunden hat in der Fantasie. Dieser Brief, von dem Helga Prignitz spricht, könnte Frida Kahlos Erinnerungen in ein anderes Licht rücken. Meine Kindheit war wunderschön. Obgleich mein Vater ein kranker Mann war, er bekam alle 6 Wochen Schwindelanfälle. Er war ein ganz großes Vorbild für mich, was die Zärtlichkeit betrifft. Die Arbeit, ebenfalls Fotograf und Maler. Und vor allem sein Verständnis für alle meine Probleme. Allerdings schreibt sie 1930 an ihren Vater: Mein liebster Papacito, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich über deinen Brief gefreut habe, würdest du mir jeden Tag schreiben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war. Mir gefällt nur nicht, dass du mir erzählst, dass du immer noch so aufbrausend bist. Aber weil ich genauso bin, verstehe ich dich sehr gut. Ich weiß, wie schwer es ist, sich zu beherrschen. Aber gib dir alle Mühe, wenigstens Mama zuliebe, die so gut zu dir ist. Wie viele andere weiß Beate Kämpfert nichts von den Dingen, die Helga Prignitz in einem ihrer Bücher als dunkles Geheimnis andeutet. Sie betont: Dem Vater hat sie ein sehr liebevolles Verhältnis. Und er kam Ende des 19. Jahrhunderts nach Mexico City durch den Silberhandel. Er war 19 Jahre alt, kam aus Pforzheim, dort ist er auch geboren. Nicht so ungewöhnlich, dass ein junger Mann in dieser Zeit aufbrach und auch am neuen Ort Fuß fasste. Ungewöhnlich ist aber, dass er so schnell die mexikanische Staatsbürgerschaft wollte. Er ist selbst nie nach Deutschland zurückgekehrt, aber seine Bibliothek ist gefüllt mit deutschen Büchern. Also man kann annehmen, dass Frida Kahlo schon, so beschreibt es zumindest auch eine Schulfreundin, immer ein deutsches Buch in der Schule am Ranzen dabei hatte, mit dieser Literatur aufgewachsen ist. Der Vater, ein schmaler Mann mit großen Augen und ausladendem Schnäuzer, führt seine wissbegierige Tochter an die Natur heran. An die Fotografie. Das Verhältnis zwischen Frida Kahlo und ihrer Mutter ist distanzierter, verhaltener als zum Vater. Also die Mutter war sehr, sehr katholisch und hatte auch um die Ecke ist direkt die Kirche, eine eigene Bank, weil sie da jeden Tag war, sehr fromm gebetet. Ein Foto zeigt Frida Kahlo bei ihrer Kommunion als Braut Jesu, mit einem Schleier, einem langen Kleid und einer Kerze. Alles in Weiß. Und Frida Kahlo ist auch zu sehen in Kommunion, also wie sie auch aufgenommen wird in der Ordensgemeinschaft. Später schreibt sie auf die Rückseite Idiota. Also man weiß nicht, die Mutter oder sie selbst, also sie kapselt sich davon ab. Mit 6 Jahren spürt Frida Kahlo Schmerzen im rechten Bein. Ein Arzt diagnostiziert Kinderlähmung und verordnet eine 9-monatige Bettruhe, was sehr hart ist für ein kleines Kind. Wie hinterher sich herausgestellt hat, hatte sie einen offenen Rücken, Spina bifida, keine Kinderlähmung, sondern ein Wirbelsäulenproblem. Diese Krankheit hat natürlich schon mal sie belastet und da hat sie schon als junges Mädchen mehrfach im Bett liegen müssen. Sie ahnt nicht, dass dieser Zustand, das Wochen-, monatelange Liegen im Bett, sie für den Rest ihres Lebens bestimmen wird. Nach 9 Monaten fast ohne Bewegung muss das Mädchen Frida ihre Muskeln wieder aufbauen und beginnt gleich mit mehreren Sportarten. Schwimmen, Ringen und Fußball. Doch das rechte Bein bleibt kürzer, schwächer und ihre Mitschülerinnen hänseln sie mit den Worten Frida pata de palos, Frida Hinkebein. Um das dünne und kürzere Bein zu kaschieren, zieht Frida mehrere Strümpfe übereinander an, erhöht die Sohle des rechten Schuhs. Neben den Sorgen um Frida Kahlos Gesundheit verschärfen sich auch bald die finanziellen Sorgen der Familie. Grund sind die politischen Entwicklungen im Land. Langzeitpräsident Porfirio Díaz wird 1910 gestürzt. Es ist der Beginn der Mexikanischen Revolution. Unter der Herrschaft Díaz kontrolliert 1% der Bevölkerung 96% des Landes. Mit dem Sturz des Präsidenten verliert Guillermo Kahlo, der als Fotograf arbeitet, einen wichtigen Auftraggeber. Hatte ihn doch die abgesetzte Regierung beauftragt, die Gebäude von Mexico City oder Regierungsmitglieder zu fotografieren. Um an Geld zu kommen, müssen die Kahlos einen Teil ihrer Möbel verkaufen und Zimmer im Haus untervermieten. Frida Kahlo sieht die Mexikanische Revolution positiv. Sie wird später als Geburtsjahr statt 1907 das Jahr 1910 angeben, das Jahr der Revolution. Für die junge Frau hat die gesellschaftliche Umwälzung positive Seiten. Die Preparatoria, die beste Schule Mexikos, nimmt nun auch Mädchen auf. Als eine von 35 Mädchen unter 2000 Jungen besucht Frida Kahlo nach einer Aufnahmeprüfung die Schule. Schon dort fällt sie auf. Sie trägt, anders als die anderen Schülerinnen, ihre Haare lieber kurz. nennt ihre Mitschülerinnen Esquinklas, haarlose Hunde. Sie ist genervt von deren ewigem Geplapper und oberflächlichem Gerede. Mit 7 anderen Jungen und einem Mädchen gründen sie eine Gruppe und nennen sich Kachukas, die Mützen, wegen der Kopfbedeckung, die sie alle tragen. Die Kachukas lehnen Autoritäten ab, setzen sich für eine gerechtere Schulreform ein, lesen viel, diskutieren über Politik und Philosophie. Frida Kahlo liest Texte auf Deutsch, Spanisch und Englisch und behält sofort den Inhalt. Unterricht, den sie für schlecht hält, schwänzt sie. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Déjame, mata mi corazón en nuestra alcoba. Währenddessen schreiten die gesellschaftlichen Veränderungen in Mexiko voran. Die neuen Machthaber möchten ihre Bürger erziehen und bilden. Sie wollen ihnen ihre mexikanischen Wurzeln näher bringen, ihnen die Geschichte ihres Landes erzählen, von den Ureinwohnern, von den Spaniern, die in ihr Land kamen, vom Kampf der Revolution. Wandgemälde, sogenannte Murales, sollen die Inhalte an die Bevölkerung vermitteln. Auch in Fridas Schule entstehen solche Bilder, gemalt vom derzeit wichtigsten Künstler für Wandmalereien, Diego Rivera. Ein Mann mit runden Augen und großer Körperfülle. Frida Kahlo nennt ihn für sich Fettwanst. Eines Abends malte ich auf einem hohen Gerüst. Da gab es ein lautes Gejohle. Erinnert sich Diego Rivera. Es ging von einer Gruppe junger Schüler aus. Die riefen und stießen gegen die Tür. Plötzlich flog die Tür auf und ein Mädchen, nicht älter als 10, 12 Jahre, wirbelte herein. Sie war wie die anderen gekleidet, aber in ihrem Auftreten unterschied sie sich. Sie hatte etwas ungewöhnlich Würdevolles und Selbstsicheres und einen merkwürdig feurigen Blick. Sie hatte die Schönheit eines Kindes, doch die Brüste waren voll entwickelt. Ohne Umschweife sah sie zu mir hoch. »Würde es Sie stören, wenn ich Ihnen bei der Arbeit zuschaue?« »Durchaus nicht, kleines Fräulein. Ich wäre entzückt.« 3 Stunden sitzt Frida Kahlo wortlos da, schaut zu, verabschiedet sich schließlich mit den Worten »Guten Abend« und geht. Ein Jahr später erfuhr ich, dass ihr Name Frida Kahlo war. Allerdings hatte ich keine Ahnung, dass sie eines Tages meine Frau werden würde. Frida Kahlo ahnte mehr und schockiert ihre Mitschülerinnen in einer Eisdiele mit den Worten »Ich möchte ein Kind von Diego Rivera haben und ich werde es ihm eines Tages sagen.« Doch bis es soweit ist, ist sie mit dem Anführer der Kachukas zusammen, mit Alejandro Gomez Arias. Mit ihm will sie nach San Francisco gehen. Der erinnert sich später. Frida war sexuell frühreif. Für sie war Sex eine selbstverständliche Art, sich am Leben zu erfreuen. Einfach eine Lebensnotwendigkeit. Ein sonniger Tag in Mexico City im Jahr 1925 wird alles verändern und das Leben von Frida Kahlo auf eine unvorstellbare Art prägen. Ursache dafür ist eine Vergesslichkeit. Frida Kahlo hat Schulschluss. Zusammen mit Alejandro macht sie sich auf den Heimweg und steigt in den Bus. Kurz nachdem wir in den Bus gestiegen waren, kam es zu dem Zusammenstoß. Vorher hatten wir schon einen anderen Bus genommen, aber ich hatte meinen kleinen Sonnenschirm vermisst und wir waren wieder ausgestiegen, um ihn zu suchen. Und so kam es, dass wir dann den Bus bestiegen, der mich zerstörte. Die Straßenbahn fuhr gar nicht schnell, aber unser Fahrer war ein nervöser, junger Mann. Als die Bahn um die Kurve kam, wurde unser Fahrzeug erfasst und gegen eine Hausmauer gedrückt. Eine Bahn springt aus den Gleisen und kracht gegen den Bus, in dem Frieda und Alejandro sitzen. Frieda saß neben mir. Als der hölzerne Bus seine höchste Biegsamkeit erreicht hatte, zersplitterte er in 1000 Stücke. Und noch immer kam er nicht zum Stillstand, sondern begrub Leute und Trümmer unter sich. Auch ich geriet unter die Bahn. Frieda nicht. Dafür brach eine Haltestange und durchbohrte Frieda im Beckenbereich. Etwas Merkwürdiges war geschehen. Sie war fast nackt. Bei dem Zusammenstoß waren ihr die Kleider vom Leib gerissen worden. Jemand im Bus, vermutlich ein Anstreicher, hatte ein Paket mit Goldpulver bei sich gehabt, das aufgegangen war. Und nun war das Gold über Friedas blutenden Körper gestäubt. Als die Leute sie sahen, riefen sie: La Bailarina, La Bailarina. Die Tänzerin, die Tänzerin. Ein Mann neben mir sagte: Wir müssen das rausziehen. Er stemmte sein Knie gegen Frieda und wiederholte: Es muss raus. Als er das Eisen herauszog, schrie Frieda so laut, dass sie sogar noch die Sirene der Ambulanz übertönte. Ich legte meinen Mantel über sie und dachte, dass sie sterben würde. Ich war ein intelligentes, aber sehr unpraktisches Mädchen, trotz aller Freiheiten, die ich gewonnen hatte. Vielleicht begriff ich deshalb nicht gleich die Situation und wie schlimm die Verletzungen waren, die ich erlitten hatte. Das Erste, an das ich dachte, war ein hübsches, buntes, hölzernes Spielzeug, das ich mir an dem Tag gekauft hatte und das ich bei mir trug. Ich wollte es suchen und dachte gar nicht daran, dass der Unfall größere Folgen haben könnte. Es ist nicht wahr, dass man den Unfall spürt und dass man weint. Ich hatte keine Tränen. Der Stoß hatte uns nach vorne gewirbelt und das Geländer hatte mich durchbohrt wie ein Degen einen Stier. Ein Mann sah, dass ich schrecklich blutete und trug mich zu einem Billardtisch, legte mich dorthin, bis das Rote Kreuz kam. Frieda Kahlo wird auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose ist niederschmetternd. Das Rückgrat ist an 3 Stellen im Beckenbereich verletzt. Ein Schlüsselbein gebrochen, ebenso 2 Rippen. Das rechte Bein ist 11-mal gebrochen. Der rechte Fuß ist ausgerenkt und zerquetscht. Das Schambein ist 3-mal gebrochen und die linke Schulter ausgekugelt. Frieda Kahlos Eltern sind so geschockt, dass sie ihre Tochter im Krankenhaus nicht besuchen können. Meine Mutter brachte fast einen Monat lang kein Wort mehr heraus. Und mein Vater war so verzweifelt und krank, dass ich ihn erst nach 3 Wochen wieder sah. Meine ältere Schwester Mathilde half mir über die ersten Depressionen hinweg und versuchte mich durch allerlei lustige Erzählungen aufzuheitern. Sie hatte einen warmherzigen Humor. Den ganzen Krankensaal konnte sie zum Lachen bringen. 4 Wochen lang muss Frieda eingegipst im Krankenhaus auf dem Rücken liegen. Um sie herum ein Gerüst, das aussieht wie ein Sarkophag. Frieda schreibt ihrem Freund Alex: Alex, Liebe meines Lebens. Du weißt besser als jeder andere, wie traurig ich in diesem verdammten Krankenhaus bin. Alle sagen, ich soll nicht so verzweifelt sein, aber sie wissen nicht, was es für mich bedeutet, 3 Monate im Bett liegen zu müssen. Denn das muss ich, wo ich doch mein Leben lang eine echte Herumtreiberin gewesen bin. Aber was soll's? Immerhin hat mich der Sensenmann nicht geholt. Ist doch was, oder? Nach einigen Wochen wird Frieda Kahlo aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen. Auf einer Bahre wird sie in den ersten Stock in ihr Zimmer getragen, in ihr Bett mit einem großen Baldachin. Nur Kopf und Arme kann sie bewegen, der Rest ist eingegipst. Sie liegt da und starrt Tag und Nacht gegen den Baldachin, bis sie einen Einfall hat, der weitreichende Auswirkungen auf ihr Leben haben wird. Mein Vater hatte jahrelang einen Malkasten mit Ölfarben in seinem Fotoatelier. Dazu eine Palette und Borstenpinsel, die in einer Vase in der Ecke standen. Manchmal malte er zum Zeitvertreib am Fluss in Coyoacán nach der Natur. Angeblich soll ich es von Kindesbeinen an auf diesen Farbkasten abgesehen haben, ohne recht zu wissen, warum. Als ich nun so lange das Bett hüten musste, nahm ich die Gelegenheit wahr und bat meinen Vater, mit seinen Utensilien malen zu dürfen. Auf diese Weise fing ich an zu malen. Was an Worten so leicht daherkommt, ist dennoch für die junge Frau kaum zu ertragen. Die Künstlerin schreibt später über diese Zeit: Ich necke den Tod und lache ihn aus, damit er mich nicht so leicht unterkriegt. Seit jener Zeit war ich darauf versessen, neu zu beginnen. Ich wollte Dinge nur so malen, wie ich sie mit meinen Augen sah und sonst nichts. So kam es, dass, nachdem der Unfall meinen Lebensweg abgeknickt hatte, zuvor ungekannte Probleme mich an der Erfüllung der selbstverständlichsten Wünsche hinderten. Und was wäre natürlicher gewesen, als gerade das zu malen, was nicht mehr in Erfüllung gehen würde? Frida Kahlo band den Moment des Unfalls und seiner Folgen in einer Skizze auf Papier. Sie liegend auf dem Boden und bis auf das linke Bein am ganzen Körper verbunden. Das Gesicht ist ausdruckslos, wie eingefroren. Oben auf dem Bild stoßen Bus und Straßenbahn zusammen. Nach einigen Wochen kann sie das Bett verlassen und posiert 1926 für das sehr bekannte Familienfoto mit ihr im Innenhof des Hauses. Beate Kempfert. Und es gibt einen Nachmittag, da sind die unterschiedlich in ihren Posen im blauen Haus, also im Hof oder im Garten, angeordnet, fotografiert worden. Und Frida Kahlo muss plötzlich die Kleidung gewechselt haben. Sie zieht den Anzug ihres Vaters an mit der Weste, streicht sich die Haare auch nochmal so ganz klar zurück. Und das Verblüffende ist ja auch, dass er sie so aufnimmt mit den Schwestern. Die Mutter toleriert, dass die erzkatholisch war und sehr, sehr fromm und vor allen Dingen bestimmt nicht eine modern ausgeprägte Frau gewesen ist. Aber sie machen alle dieses Rollenspiel mit und Frida Kahlo mimt sozusagen den Sohn oder den Mann in dieser Konstellation. Später hat sie auch durchaus immer wieder Fotos, selbst wenn sie ihre Tracht, also das Weibliche, herausstreikt, indem sie ihren Bart, ihren Zapata-Bart sozusagen auch nachmalt, nicht nur die Augenbrauen, sondern sich auch ihren Lippenbart schwärzt, um auch diese Frau-Mann immer wieder dieses Chancierende herauszustellen. Frida Kahlo hat sich sehr früh schon wie Männer angezogen. Sie hat diese Anzüge natürlich nicht einfach so. Sie wusste schon früh, welche Bedeutung ihre Äußeren auf den Menschen hat. Das hat eine Wirkung. Sie hat von früh an damit gespielt. Und sie hat auch später sich die Freiheit genommen, auch Beziehungen zu Frauen zu haben. Sie verhielt sich wie eine Frau, die wirklich viel Wert darauf lag, dass sie diese Freiheiten genießen könnte. Ich denke, dass die wichtige feministische Botschaft bei ihr ist, allerdings, sie hat nie einen Weg vorgeschrieben, wie eigentlich Frauen leben mussten und sollten, sondern der große Verdienst war zu sagen, es gibt keinen Weg, der sein muss und soll. Sondern das ist diese Freiheit. Man darf auch als Frau entscheiden. Und ich darf als Frau dies und jenes oder auch nicht. Und ich denke, das ist was man bei ihrer Kunst und bei ihr Leben findet. Ne? Betont Laura Rodriguez. Die Begegnung mit Diego Rivera wirkt sich auf ihren Kleidungsstil aus, wie Frida Kahlo später rückblickend erzählt. In einer anderen Phase meines Lebens zog ich mich wie ein Junge an, ließ mir die Haare kurz schneiden und trug Männerkleidung, Hosen, Stiefel und eine Lederjacke. Aber als ich Diego besuchte, warf ich mich in die Tijuana-Tracht. Dieses Selbstbewusstsein von ihr, auch Rollen zu tauschen und Rollen überhaupt anzunehmen und sich mit anderen Figuren zu identifizieren, das erkennt man, glaube ich, schon sehr, sehr stark daraus. Frida Kahlos Selbstfindung als junger Mensch ist das, was sie primär beschäftigt. Aber auch der Unfall hat noch seine Folgen, gesundheitlich und finanziell. Und man muss natürlich wissen, dass all diese Dinge auch nicht nur jetzt emotional sehr, sehr schmerzvoll waren, sondern auch die Familie vor andere finanzielle Probleme gestellt hat, die zu lösen galt, die auch gelöst worden sind. Aber natürlich hat so ein Krankenhausaufenthalt auch gekostet und auch eben andere, sag ich mal, Maßnahmen, die danach notwendig waren. Frida Kahlo hat sogar selbst oft gesagt, sie will auch dazu verdienen. Sie hat dann auch in so einer Druckerei und auch erste druckgrafische Schritte auch gemacht, um auch das Ganze so zu unterstützen. Aber die Familie hielt zusammen und hat es auch sozusagen auch gemeinsam auch getragen, dieses Schicksal von ihr. Ein Jahr nach ihrem Unfall muss Frida Kahlo erneut wochenlang im Bett liegen, 9 Monate ein Korsett tragen, um die Wirbelsäule zu stützen. In dieser Zeit entsteht ihr erstes Porträt. Selbstbildnis mit Samtkleid für ihren Freund Alejandro. Frida Kahlo trägt in dem Bild ein rotes Samtkleid mit tiefem Ausschnitt, hat die Haare hochgesteckt, blickt Alejandro direkt an und scheint ihm ihre Hand zu reichen. Sie wirkt vornehm und zart. Auf die Rückseite schreibt sie auf Spanisch: Frida Kahlo mit 17 im September 1926. In Wirklichkeit war sie schon 19. Und fügt auf Deutsch hinzu: Heute ist immer noch. Frida Kahlo will mit weiteren Bildern zum Lebensunterhalt der Familie beitragen und als Künstlerin Geld verdienen. Dafür braucht sie einen kompetenten Ratgeber, der ihre Werke beurteilt. Sobald sie mich wieder auf die Straße hinausließen, klemmte ich mir meine Bilder unter den Arm und machte mich auf den Weg zu Diego Rivera, der damals gerade im Erziehungsministerium an Wandmalereien arbeitete. Ich bewunderte ihn über alle Maßen. Ich war so kühn, ihn von seinem Gerüst herunterzubitten und ihn über meine Bilder um seine Meinung zu fragen. Ohne große Umschweife rief ich: »Diego, komm doch mal runter!« Und wie es seine bescheidene und liebenswürdige Art nun einmal ist, kam er auch. »Also ich bin nicht zum Flirten hergekommen«, habe ich gesagt. »Auch wenn du als Charmeur bekannt bist. Ich will dir meine Bilder zeigen. Falls du sie interessant findest, sag es mir bitte. Wenn nicht, sag's mir bitte auch, dann werde ich eben etwas anderes arbeiten, um meine Familie zu unterstützen.« Er schaute sich die Sachen eine Weile an und sagte dann: »Zunächst einmal das Selbstporträt. Das gefällt mir. Das ist originell. Die anderen 3 Bilder scheinen mir von Sachen beeinflusst, die du irgendwo gesehen haben musst. Jetzt geh nach Hause und mal nochmal ein Bild. Am nächsten Sonntag komme ich und werde dir sagen, was ich davon halte.« Für mich bestand gar keine Frage, dass dieses Mädchen bereits eine eigene und selbstständige Künstlerpersönlichkeit war. Sie musste mir meine Begeisterung vom Gesicht abgelesen haben, denn bevor ich etwas sagen konnte, ermahnte sie mich nochmals in barsch abweisendem Ton: »Ich will keine Komplimente von dir hören, sondern die Kritik eines ernsthaften Menschen. Ich bin weder Sonntagsmaler noch Kunstliebhaber, ich bin bloß ein Mädchen, dass ich seinen Lebensunterhalt verdienen muss.« Am nächsten Sonntag besucht Diego Frida Kahlo tatsächlich im blauen Haus ihrer Familie in der Avenida Londres 126. »Als ich an die Tür klopfte, hörte ich irgendwo über meinem Kopf jemanden die Internationale pfeifen. Hoch oben in einem Baum sah ich Frida im Overall, die herabzuklettern begann. Mit fröhlichem Lachen nahm sie meine Hand und führte mich durch das Haus, das leer zu sein schien, bis in ihr Zimmer. Dann ließ sie alle ihre Bilder vor mir aufmarschieren. Die Bilder, ihr Zimmer, ihre strahlende Erscheinung erfüllten mich mit wunderbarer Freude. Ich wusste es noch nicht, aber Frieda war schon zur wichtigsten Wirklichkeit meines Lebens geworden. Und das sollte so bleiben. Bis zum Augenblick ihres Todes, 27 Jahre später. Mit 17, eigentlich war sie 20, verliebte ich mich in Diego. Und meine Eltern waren nicht entzückt davon, weil er als Kommunist bekannt war. Und weil er nach ihren Worten wie ein vollgefressener Bräugel aussah. Es wäre, sagten sie, wie eine Hochzeit zwischen einem Elefanten und einer Taube. Der frühere Geliebte Alejandro war Geschichte. Und die Liebe mit Diego Rivera geht weiter. Jahre später werden Frida Kahlo und Alejandro Gomez Arias wieder Kontakt miteinander haben. Doch der Ehemann Rivera wird das Leben der Künstlerin bestimmen. Frida Kahlos Vater warnt den angehenden Schwiegersohn, wie Diego Rivera sich erinnert. Eines Tages nahm ich ihr Vater, Don Guillermo Kahlo, der ein hervorragender Fotograf war, zu einem vertraulichen Gespräch beiseite und fragte: Ich habe den Eindruck, Sie interessieren sich für meine Tochter, nicht wahr? Das kann man wohl sagen, antwortete ich, sonst würde ich nicht so oft den Weg nach Coyoacan herauskommen. Wissen Sie, dass sie ein Satansbraten ist? Fragte er weiter. Ist mir klar, nickte ich. Also gut, ich habe sie gewarnt, beschloss er das Gespräch. 1929 heiraten Diego Rivera und Frida Kahlo. Sie ist 22 Jahre alt, er 20 Jahre älter. Frida kleidet sich für die Hochzeit traditionell mexikanisch. Sie leiht sich die Kleidungsstücke dafür aus. Eine Bluse, ein Umschlagtuch und einen langen Rock, unter dem sie ihren geschienten Fuß versteckt. Niemand kam mit zur Trauung, außer meinem Vater, der Diego noch einmal vorhielt: Bedenke gut, dass meine Tochter krank ist. Sie ist intelligent, aber nicht hübsch. Jetzt kannst du es dir noch überlegen. Wenn du sie trotzdem heiraten willst, hast du meinen Segen. Die Hochzeit entpuppt sich als große Enttäuschung. Diego betrank sich auf unserer Hochzeit dermaßen mit Tequila, dass er seine Pistole zog. Er brach sogar jemandem die Finger. Das Ganze endete mit einem Streit zwischen uns und ich verließ weinend die Hochzeitsgesellschaft und lief nach Hause. Einige Tage danach kam Diego, um mich abzuholen und in das Haus an der Reforma 104 mitzunehmen. Ich bin in meinem Leben von zwei großen Unfällen betroffen worden. Der eine geschah, als ich von einer Straßenbahn überfahren wurde. Der andere war Diego. ...1929 in Mexiko. Frida Kahlo, ursprünglich Frida mit EE geschrieben, ist 22 Jahre alt. Künstlerin und Ehefrau von Diego Rivera, dem großen Wandmaler von Mexiko. Die Ehe mit Diego Rivera verläuft so, wie sie begonnen hat. Stürmisch. Schon bald beginnt das Paar sich zu streiten. Diego nennt Frieda Hundegesicht. Sie wirft ihm vor, er sähe aus wie ein Frosch. Die Beziehung zwischen den beiden bleibt schwierig. Frieda erleidet mehrere Fehlgeburten. Diego wird viele Affären mit anderen Frauen haben, unter anderem mit Friedas Schwester Christina. Frieda hat Liebesbeziehungen mit Frauen und anderen Männern, unter anderem mit Leo Trotzki. Das Paar wird sich scheiden lassen und erneut wieder heiraten. Was hat sie verbunden? Kunsthistorikerin Laura Rodriguez. Ich denke, im Endeffekt kann keiner genau sagen, weil das sind extrem intime Sachen. Man kann nur Vermutungen anstellen. Und meine Vermutung ist in der Tat, dass sie diese emotionale Abhängigkeit von ihm hatte und dass sie ein Leben lang versucht hat, dagegen zu kämpfen und sich selber so darzustellen als die Frau, die das auch ohne Diego Rivera kann, als würden die Affären, die er hatte, sie gar nicht jucken. Und am Endeffekt war sie ein Leben lang in ihm verliebt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, obwohl sie emotional von ihm meiner Meinung nach doch irgendwie abhängig war, sie hat es geschafft, diesen beruflichen Teil davon zu trennen. Ich denke, sie hat ihre Beziehung auch dafür genutzt, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Weil er war nicht nur ein Frida Kahlos Liebhaber, sondern der war ihre Unterstützer auch. Das war eine sehr positive Partnerschaft aus meiner Sicht, weil er hat sich schon mit ihrer Kunst auseinandergesetzt, er hat darüber geschrieben, er hat sie unterstützt, er hat ihre viele Türen aufgemacht. Sie hat durch Diego Rivera Galeristen kennengelernt, Kunstsammler, Künstler. Und diesen Teil deren Geschichte ist für mich auch sehr wichtig, weil das zeigt auch, unabhängig davon, wie sie sich als Frau verhalten hat und wie man deren Liebesgeschichte sieht, sie hat die ganze Zeit gewusst, diesen anderen Teil, was mit Kunst zu tun hatte, für sich zu nutzen. Das hat sie gestärkt. Und da war tatsächlich Diego Rivera ein guter Partner. Und sie hatten da eine sehr ausgeglichene Beziehung zueinander. Sie nahm natürlich seine Kunst ernst, er wiederum sie auch als Künstlerin. Und ich denke, er hat wirklich grundlegend dazu beigetragen, dass sie so eine große Künstlerin geworden ist. Sie haben ja beide für die Kunst gelebt, für ihre Kunst jeder. Und ich denke, Diego war für Frieda da ein großes Vorbild, weil er war halt der bedeutendste oder berühmteste Künstler damals. Und natürlich hat sie ihn bewundert. Der Schmerz, den er ihr zugefügt hat, ist dann immer wieder von ihr auch überwunden worden, indem sie sagte, wichtiger ist mir doch die Liebe zu ihm als das, was er mir da angetan hat. When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. Diego malt weiterhin seine großformatigen Wandbilder im Auftrag der Regierung, in denen er von der Revolution und der Geschichte Mexikos erzählt. Frieda hingegen malt kleinformatige Bilder. Ein Doppelporträt zweier Indio-Mädchen vor einer grünen Blätterwand. Ein zweites Selbstporträt mit ausgeprägter Monobraue, in weißer Bluse und mit langen Ohrringen vor einem Fenster. Alle Bilder in realistischer, sachlicher Malweise. Zum Beispiel das Bild »Der Autobus«. Fünf Erwachsene und ein Kind sitzen nebeneinander aufgereiht auf einer Sitzbank in einem Bus. Zum Beispiel eine arme Indio-Frau ohne Schuhe. Ein Mann aus Europa im Anzug und einem Sack Geld in der Hand. Ihre Sicht auf die mexikanische Gesellschaft als junge Frau. Auch die hat sich mit der Zeit verändert. Man sieht auch in Bildern wie der Autobus, wie sie da die Gesellschaft sehr schwarz-weiß sieht. Ne? Wer sind die Bösen hier? Und die Ausländer, die Ausbeuter und wir, arme Mexikaner. Da war sie auch sehr jung. Und im Laufe der Zeit entstanden andere Bilder wie Selbstporträt auf der Grenze, wo man merkt, ach, sie zeigt auch auf diesem Bild diese Gegenwirkung zwischen Ländern und das Mexikanische ist nicht immer das Leidende, das wird nicht hundertprozentig nur positiv dargestellt, sondern durchaus ein bisschen kritisch. Das Nordamerikanische wiederum ist auch nicht nur das Böse. Ich denke, dass Diegos Einfluss am Anfang auf ihre Bilder recht groß war. Betont die Autorin und Kuratorin Helga Prignitz. Sie hatte ja ihn auch beim Malen in der Schule beobachtet. Und sie hat ihm ja auch dann die ersten Bilder, die sie gemalt hatte, vorgelegt und seine Meinung eingeholt. Und sie hatte auch schon von Orozco eine Meinung, der oft mit ihrem Bus fuhr, der andere große Wandmaler, der auch davon überzeugt war, dass sie großes Talent hätte. Und dann hat sie es noch Diego gezeigt und er hat sie auch ermutigt, weiter so zu malen. Er hat sie aber auch ermutigt, nicht so zu malen wie er, sondern wie sie es wollte. Und ich denke, dann hat sie sich auch von ihm freigemacht. Die ersten Jahre sind schon sehr im Stile Diegos oder der mexikanischen Wandmalereibewegung überhaupt der damaligen Zeit. Viele kleine Mädchen auf Stühlchen sitzend. Aber sie hat sich davon absolut befreien können, denke ich, von Diegos Vorbild. Sie ist ja auch überhaupt nicht zu vergleichen. Sein Werk ist riesig, gigantisch. Er hat tausende Quadratmeter von Wandbildern gemalt. Und sie mit ihren kleinen DIN A4 Seiten großen Bildchen. Also der Einfluss ist, wenn dann emotional, aber minimal, es ist nicht zu vergleichen mit seiner Arbeit. Ne? Sie hat ganz, ganz ihren eigenen Stil gehabt. Ihren eigenen Stil hat Frida Kahlo nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in der Mode. Sie kleidet sich, wie manche andere Künstlerinnen allerdings auch, in mexikanischen Trachten. Trachten aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Zeiten, die sie miteinander mischt. Gestickte Bluse, einen langen Rock, meist aus rotem oder purpurfarbenem Samt, mit weißen Baumwollrüschen am Saum. Dazu Ohrringe, Ketten, Armreifen und die Haare zu zwei Zöpfen geflochten, die sie mit bunten Bändern verziert und dann nach oben zu einem Knoten hochsteckt. Beate Kämpfert. Kleidung war immer für sie auch, wie drücke ich mich aus, wie charakterisiere ich mich. Ja, also das hat natürlich dann im Schluss oder in der Rezeption auch sehr stark zu dieser Typenbildung geführt. Aber ihr selber war das ganz, ganz, ganz wichtig. Also Schmuck gehörte dazu, genauso aber auch Schminke, die Farben. Ja, also wie ziehe ich mich, welche Farbe wähle ich für welchen Tag, für welchen Anlass und so weiter. Und diese Kleidung, man darf das nicht vergessen, auch wenn sie sich in dieser Tijuana-Festkleidung malend vor der Staffelei zeigt, das hätte sie nie getan, weil die war natürlich sehr wertvoll und teilweise handgestickt und sogar französische Seide dafür kommen lassen und so weiter. Aber das natürlich immer als Transportmittel für, wer bin ich? Ich bin Tijuana. Ich bin eine sehr selbstbewusste, sehr stolze Frau. Thank you. wenn wir allein nur bei der Mode sind, allein dieser Stil, der so unverkennbar ist, so einzig und auch so mutig und so selbstbewusst. Man muss sich einfach vorstellen, sie war ja auch keine große Frau. So, wenn ich über sie lese, sind alle ja immer so beeindruckt, die ihr begegnet sind. Und das gibt sie ja auch so selbstbewusst wieder. Also ich meine, sie ist mit ja so einem Wandschrankkoffer ähnlich im Gerüst da gereist und zieht sich auch so an. Also sie gibt Fotos von ihr, auch die zeigen, wie sie auf der Reling, auf dem Flugplatz steht, in dieser Tijuana-Tracht, ja, egal wo sie aufgetaucht ist, ob das in Amerika war oder Paris, die standen alle Kopf, sowas hat man ja nicht gesehen, ja. Und dann können Sie sich vorstellen, die westliche Welt in Smoking oder auch Anzügen und die Frauen in den Abendkleidern. Und da sitzt jetzt, sage ich mal, eine indogene Tracht plötzlich daneben. Aber sie sitzt nicht nur, sondern sie behauptet sich und ist so großartig, indem sie einfach ihren Tuch des Rebosso schlägt, ihre Jadeschmuck, der ja auch schwer gewesen war, mit erhobenem Haupt ist. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was man auch heute noch sieht, ach, man kann sich auch ausdrücken in dem, was man trägt, was man isst, ja, und muss sich nicht auch, wenn man ein Hinkebein hat, verstecken, sondern ganz im Gegenteil. Dann ist es wert, jeden Tag wert, sich auszudrücken und auch eben zu lieben. Frida ist im Land Mexiko eng verbunden. Ihr sind die Traditionen wichtig, die Geschichte des Landes, das von den Spaniern erobert und vereinnahmt wurde. Das drückt sich darin aus, dass sie später ein Bild mit ihren Großeltern aus Deutschland und Mexiko malt. Die Verbundenheit zur Geschichte ist nicht allein der Grund für ihre auffällige Kleidung. Sie hat gemerkt, ach, das ist marktfähig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn so eine Frau viel Wert auf ihre Selbstständigkeit gelegt hat, dass in dem Moment, in dem sie merkte, das ist auch interessant für meine künstlerische Karriere, dass sie, ohne das so ausgedruckt zu haben, dass sie das auch für sich genutzt hat. Bedeutet wiederum nicht, dass es für sie eine rein oberflächliche Sache war, weil das wirklich von vornherein die mexikanische Frage für sie wichtig war. Aber sie hat das auch als eine Strategie für ihre Kunst benutzt. Seit 1930 sind Diegos Aufträge für Wandgemälde in Mexiko zurückgegangen. Das Ehepaar Diego Rivera und Frida Kahlo fährt zum ersten Mal in die USA. Trotz seiner kommunistischen Einstellung und trotz Hammer und Sichel und rotem Stern in seinen Wandbildern erhält Diego sowohl Aufträge für den Clubsaal der Börse in San Francisco als auch für das dortige Kunstinstitut. Frida begleitet ihren Mann in die Staaten, erregt Aufsehen in ihrer mexikanischen Tracht. Hier lernt sie auch Dr. Leo Iluesa kennen, der als Knochenchirurg und Vertrauter Zeit ihres Lebens wichtig sein wird. Im Laufe der nächsten Jahre reist das Paar wiederholt in die USA, arbeitet, schaut sich Footballspiele an, besucht Museen in New York, trifft Kunstsammler. Was am Anfang spannend erschien, ödet die Kommunistin Frida Kahlo, die für kurze Zeit in Mexiko auch Parteimitglied war, bald an. Sogar mehr als das. Diese Oberschichtsgesellschaft stößt mich ab. Und ich habe eine ziemliche Wut auf all diese reichen Menschen hier, wo ich doch Tausende von Leuten im größten Elend gesehen habe, die nicht das Nötigste zum Essen und Schlafen haben. Das hat mich am meisten beeindruckt. Und es ist erschreckend zuzusehen, wie die Reichen der Oberschicht hier Tag und Nacht Partys feiern, während Abertausende vor Hunger sterben. Obwohl ich die technische und industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten durchaus bewundere, das tut Diego auch, finde ich andererseits, dass den Amerikanern jegliche Empfindsamkeit und guter Geschmack abgehen. Sie leben in einem riesigen, schmutzigen und ungemütlichen Hühnerpferch. Die Häuser sehen wie Backöfen aus und der ganze Komfort, von dem sie dauernd reden, ist nur ein Märchen. Ich sag ja bloß, was ich empfinde. Am Anfang war sie begeistert, als sie in die USA kam, ne, 1930. Aber zunehmend empfand sie auch das Leben in den Hotels, glaube ich, sehr mühsam. Und auch Diegos Begeisterung für die ganze Industrialisierung dort. Der hat ja die Fabriken besucht, die Automobilfabriken vom Vorort. Und die Leute, das fand sie schon negativ, weil er sich gar nicht mehr um sie gekümmert hat. Die Künstlerin setzt ihren Ärger in ein Bild um und malt 1932 das Selbstbildnis auf der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Mit hochgesteckten Haaren, in einem rosafarbenen Kleid mit ausladendem Rock, steht sie genau auf der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die Landschaft von Mexiko wird von einer Stufenpyramide und präkolumbianischen Skulpturen dominiert. Rechts in den USA bestimmen Fabriken das Geschehen. Und da ist schon eine gewisse Kritik auf der rechten Seite des Bildes zu erkennen. Natürlich, weil die USA nur Maschinen dort sind oder Schornsteine und im unteren Teil diese Heizsonne und so. Und links ist mehr die Natur zu sehen auf der Seite Mexikos. Das ist aber auch eine verfallene Pyramide. Also das Olle ist da auch nicht so das Beste. Ja, also ein bisschen ambivalent, auch da ihre Haltung. Sie sieht auf beiden Seiten Negatives, nicht nur Positives links und nicht nur Negatives rechts. Das muss man abwägen. Ich finde das ein sehr kluges Bild und ein sehr schönes Bild. Wenige Jahre später schreibt Frida Kahlo an zwei Freunde über ihre Aufenthalte in den USA. Ich habe hier so vieles gelernt und bin mehr und mehr der Überzeugung, dass der Kommunismus der einzige Weg ist, Mensch zu werden. Im Gegensatz zum Tier, meine ich. Lacht ihr über mich? Bitte lacht nicht. Es ist die reine Wahrheit. Frida wünscht sich ein Kind. Doch muss sie in Mexiko und in den USA mehrere Fehlgeburten erleiden. Wir konnten kein Kind bekommen. Und ich habe oft untröstlich geweint. Jede Ablenkung war mir recht. Kochen, Staubwischen, Malen oder bei Diegos Arbeit zuschauen. Und er war ja immer froh, wenn ich ihm im blumenbeschmückten Korb das Mittagessen brachte. 1932 ist Frida mit Diego in Detroit. Sie ist schwanger. Ärzte raten ihr wegen ihres gesundheitlichen Zustands davon ab, das Kind auszutragen. Doch Frida will es trotzdem versuchen. Allerdings wird sie am 4. Juli ins Henry Ford Hospital eingeliefert und verliert den Fötus. Man kann nur versuchen, damit fertig zu werden. Aber ich falle immer wieder auf die Füße, wie eine Katze. Mit Hilfe ihrer Malerei versucht sie, mit dem erneuten Schicksalsschlag fertig zu werden. Und mit ihrer Kunst, mit dem Bild »Meine Geburt«. Eine Frau, deren Kopf von einem weißen Laken bedeckt ist, liegt nackt mit gespreizten Beinen auf einem Bett. Sie bringt gerade ein Kind zur Welt. Es steckt noch in ihrem Becken fest, nur der Kopf schaut zwischen ihren Beinen heraus. Der Kopf hat eine Monobraue. Es ist Frida selber. Ein zweites Bild trägt den Titel Henry Ford Hospital. Frida liegt nackt auf einem Bett mit weißem Laken. Unter sich auf der Matratze ein großer Blutfleck. Über ihr schweben unter anderem, durch rote Fäden ähnlich wie Blutbahnen mit Frida verbunden, eine Schnecke, ein Embryo. Frida hält auf dem Bild die Fäden über ihrem Bauch zusammen und weint. Thank you. ihre eigenen Erfahrungen, ihre Sehnsüchte, ihre Träume werden in den Bildern dargestellt. Und das war ihr wichtig, um das zu verarbeiten, was sie bewegte. So mit dem Meine Geburt, das Bild ist ein ganz wichtiges, oder Henry Ford Hospital, das sind so die Bilder, wo sie stark ihre eigenen aktuellen Emotionen auch verarbeitete, ne? Wenn man das eigene Leid einmauert, riskiert man, dass es einen von innen her auffrisst. Das hat schon feministische Züge, wie Frida Kahlo ihren Körper darstellt. Diese Nacktheit in ihrer Malerei, das ist großartig. Das ist eine körperliche Nacktheit. Das hat wenig von irgendetwas Voyeuristisches. Ne? Sie zeigt eine Art von Schmerz, eine Art von Intimität, das komplett neu ist. Das finde ich auch bewundernswert. Und wenn man dann diese gesamte Geschichte Frida Kahlo und Diego Rivera ein bisschen beiseite schiebt, sieht man auch, wie fortschrittlich ihre Arbeit gewesen ist. Und da muss man auch sagen, dieser Vergleich, was man früher gemacht hat, auch zwischen den Kunstwerken von den beiden, Diego Rivera mit seinen großen Wandarbeiten, Wandmalereien und Frida Kahlo mit diesen kleinen Arbeiten, die damals noch als intimistisch bezeichnet wurden. Das ist auch eine stilistische Unabhängigkeit zustande. Und sie war immer frei genug, um ihren eigenen Weg da zu finden, trotz diesen gesamten Einflüssen. Die waren natürlich da. Das erkennt auch ihr Mann Diego Rivera. Frida begann mit einer Reihe von Meisterwerken, die keinerlei Vorbild in der bisherigen Kunstgeschichte hatten. Es waren Gemälde, die die besondere Fähigkeit der Frau würdigen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und mit dem Blick auf die grausame Realität Leiden zu ertragen. Nie zuvor hatte eine Frau ihre tief empfundene Qual so poetisch transformiert auf die Leinwand gebracht, wie es damals Frida tat. Das Privatleben hat immer großen Einfluss auf ihre Kunst. 1934 beginnt Diego eine Affäre mit Fridas Lieblingsschwester, Christina. Wenn ich eine Frau liebte, wollte ich umso mehr verletzen, je mehr ich sie liebte. Frida war bloß das deutlichste Opfer meines abscheulichen Charakterzuges. Ein Schlag für Frida. Sie ist mal wieder enttäuscht von Diego, aber auch von ihrer Schwester. Gerade weil, als er mit ihrer Schwester diese Affäre hatte, das war für sie schon ein schwerer Einschnitt. Da ist sie auch ausgezogen dann mal. Hat sich eine eigene Wohnung genommen und wollte dann selbstständig sein. Frida Kahlo klagt in einem Brief gegenüber Freunden: Ich habe noch nie so gelitten. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich einen derartigen Schmerz ertragen würde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in was für einer Verfassung ich bin. Und ich weiß, es wird mich Jahre kosten, diesem Durcheinander in meinem Kopf zu entkommen. Anfangs habe ich Tage damit verbracht, vor Schmerz und Wut auf mich zu heulen. Mittlerweile kann ich nicht einmal mehr weinen, weil ich begreife, dass es dumm und sinnlos war. Ich habe darauf vertraut, dass Diego sich ändert. Aber jetzt sehe ich ein, dass es unmöglich ist, dass es albern von mir war. Mir hätte von Anfang an klar sein müssen, dass ich ihn nicht dazu bringen werde, auf diese oder jene Weise zu leben. Die Künstlerin reist für einige Wochen nach New York, beginnt nach ihrer Rückkehr eine Liebesbeziehung mit dem Bildhauer Isami Noguchi. Ich habe in den letzten Monaten so viel erleiden müssen, dass ich mich kaum erholen werde. Aber ich habe alles getan, um zu vergessen, was zwischen Diego und mir vorgefallen ist, um wieder wie früher leben zu können. Frida Kahlo gibt Diego nicht auf und Diego nicht Frida. Sie kommen wieder zusammen, entscheiden sich für eine offene Ehe. Sie treffen eine Vereinbarung, die beiden ermöglichen soll, das Leben in vollen Zügen zu genießen, zu lieben und zu lachen. Nichts ist fürs Leben wichtiger als das Lachen. Lachen bedeutet Stärke, Selbstvergessenheit und Leichtigkeit. Tragödien sind dagegen etwas völlig Albernes. Das eheliche Auf und Ab geht aber weiter. Neben der Liebe verbindet Diego und Frida ihre kommunistische Einstellung. Der russische Revolutionär Leo Trotzki muss zusammen mit seiner Frau vor Stalin fliehen und die Sowjetunion verlassen. Diego setzt sich dafür ein, dass er Asyl in Mexiko bekommt. 1937 findet das Ehepaar Trotzki Unterschlupf im Blauen Haus, dem Elternhaus von Frieda, das sie und ihr Mann blau gestrichen haben. Aus Sorge vor Attentaten muss das Haus umgebaut werden, werden die unteren Fenster zugemauert. Polizisten halten auf der Straße Wache. Frieda nennt den Russen wegen seines Kinnbarts Ziegenbärtchen oder der Alte. Das aus dem Mittelalter sich emporhebende Bauerntum kann seine eigene Wut nicht politisch verallgemeinern. Frieda Kahlo und Leo Trotzki fangen eine Affäre an. Frieda Kahlo ist 29 Jahre alt, Trotzki 57. Als die Liebesbeziehung der beiden auffliegt, ist es diesmal Trotzkis Frau, die sehr geschockt und verletzt ist. Trotzki und Frieda beenden ihre Liebesgeschichte und das russische Ehepaar verlässt das Haus. Frieda scheint in diesen Jahren besonders inspiriert und malt so viel wie nie zuvor. Die Kommunistin malt ein Bild, das sie Trotzki zum Geburtstag schenkt. Der lehnt das Bild aber mit Hinweis auf seine Ehefrau ab. Für Helga Prignitz ist dieses Bild Between the Curtains, zwischen den Vorhängen, mehr als nur ein Selbstporträt der Frieda Kahlo. Ein politisches Statement könnte man aber auch in dem Selbstbildnis für Trotzki, das sie Trotzki gewidmet hat, sehen. Denn sie hat da doch sehr genau zugehört, was Trotzki erzählt hat über seine Zeit, als er Führer der Roten Armee in der Revolution war und als er diese Armee aufgebaut hat. Ich finde dieses Bild sehr gut gemalt, ist bisher auch nicht so richtig analysiert worden. Es heißt ja Between the Curtains und sie steht da hoch aufgerichtet mit einer roten Bluse, rote Fingernägel, rote Lippen, also sie zeigt sich als rote, umhüllt sich mit einem khakifarbenen Rebosso, also Khaki, die Farbe der Armeesoldaten von Trotzki, und malt sich zwischen diesen strahlend weißen Vorhängen. Und Trotzki hat ja seine Armee between the curtains geführt. Also einerseits waren die Weißen die Gegner, aber die Curtain Forces waren für ihn ganz wichtig. Also da hat er seine Soldaten rausgezogen. Sie hat subtileren politischen Botschaft. Und das ist nicht so wie die Wandgemälde von Diego Rivera, die, man muss auch dazu sagen, das waren Regierungsaufträge großenteils. Das heißt, die Botschaft musste auch sehr eindeutig sein. Diesen Zwang hatte sie sowieso nicht. Und deswegen hatte sie auch die Freiheit, diese politische Botschaften viel subtiler dann zu übertragen. Aber auch praktischer Einsatz folgte. Helga Prignitz. Sie war am konsequentesten, glaube ich, noch, als sie sich für die Flüchtlinge vom Spanischen Bürgerkrieg einsetzte. Da hat sie sich richtig eingesetzt und Briefe geschrieben und Unterschriften gesammelt und versucht, Finanzen zusammenzubekommen für Flüchtlinge, die nach Mexiko strömten ja auch und alle mittellos waren. Ne? Da hat sie sich sehr für eingesetzt. Sie war überzeugte Kommunistin, Diego auch. Sie sagt immer wieder, ich bin aber vor ihm schon Mitglied in der kommunistischen Partei gewesen. Und auch da sind sie sich beide so einig darin, wie so ein Ideal einer Gesellschaft aussehen könnte. Frieda Kahlo hat ja sogar ihr Geburtsdatum auf 1910 verlegt, nicht weil sie sich jünger machen wollte, sondern weil sie eben nicht Teil dieser Diktatur, sie ist 1907, während der Diktaturzeit von Diaz geboren sein wollte, sondern eben mit dem neuen Mexiko, mit dem fortschrittlichen Mexiko in Verbindung gebracht werden. Und Frieda Kahlo hat sich eben auch ausgedrückt in ihrem kommunistischen Glauben. Sie hat dieses, ihr politisches Denken nicht so sehr in Bilder ausgedrückt wie er natürlich. Wie gesagt, er hat das Kollektive damals in den Vordergrund gestellt in seinen Bildern. Das berühmte Bild der Mensch am Scheideweg, wo eben der Mensch einzeln steht, aber sich fürs Kollektiv entscheiden muss. Und er hat Frieda eben immer nur ihr eigenes Privatleben ausgedrückt, das die Rolle der Frau widerspiegelt. Sie war selbst aber ein sehr politischer Mensch, auch fast politischer als Diego Cabanzan, weil sie ist nicht so oft aus- und eingetreten aus den Parteien. Sie ist einmal, ich glaube, 28 in die Kommunistische Partei eingetreten, hat dann mit ihm noch den Schwenk zu Trotzki vollzogen. Als Trotzki dann in ihr Haus zog, war sie ja glühende Anhängerin von Trotzki auch. Hat aber später dann wirklich auch wieder eine Wende nach hin zu Stalin vollzogen, was ja die letzten Bilder von ihr sind ja erstaunlich. Die verstehe ich auch immer noch nicht, warum sie Stalin da so verherrlichen konnte. Als ein Attentat auf Trotzki verübt wird, wird auch Diego Rivera verdächtigt. Er flieht aus Mexiko. Trotzki überlebt, wird aber einige Monate später im August 1940 von einem Bekannten von Frieda mit einem Eispickel erschlagen. Die Konsequenz für Frieda? Sie muss, zusammen mit einer Schwester, mindestens 2 Nächte ins Gefängnis. Bis zum Attentat auf Trotzki geschieht noch einiges in der künstlerischen Karriere von Frida Kahlo. 1938 nimmt die Künstlerin an einer Gruppenausstellung teil, hat eine erfolgreiche Ausstellung in einer bekannten Galerie in New York. Und sie lernt den Fotografen Nicholas Murray kennen und lieben, der in seinen einfühlsamen Fotos eine andere Seite der Frida Kahlo zeigt. Eine intime, verführerische Seite. Es sind Fotos, in denen sich Frida Kahlo dem Fotografen gegenüber öffnet, sich ihm hingibt. Ein sehr schönes Bild zeigt die Künstlerin am Vorabend einer Rücken-OP. Frida liegt auf dem Bett, zeigt Murray ihre verletzliche, geschwungene Rückenlinie und lächelt ihn dabei an. Es gibt ein Foto, da denkt man, huch, sie lächelt ihren Beliebten zu aus dem Krankenhausbett. Und das ist natürlich auch Frida Kahlo, wie sie mit ihrer Krankheit gelebt hat, mit den Operationen gelebt hat. Sie zeigt ihm den Rücken, da weiß sie, da wird die Narbe mal erscheinen. Und wir sehen später, wie sie dieses Foto, das Nicholas Murray von ihr im Krankenhaus auf dem Bett liegend, nackt zeigt, dann auch wieder ins Gemälde überträgt, nämlich das ist der Baum der Hoffnung. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, where the no difference, darling, where you are, I dream of you, night and day. Mein wunderbarer Nick, dein Telegramm kam heute und ich musste lange weinen vor Glück und weil ich dich mit meinem Herzen und mit meinem ganzen Wesen herbeiwünschte. Ich bete dich an, mein Geliebter. Glaub mir, wie niemanden zuvor. Nur Diego wird mir immer so eng verbunden bleiben. Du fehlst mir mit den kleinsten Regungen deines Wesens, deiner Stimme, deiner Augen, deiner Hand, mit deinem schönen Mund, deinem offenen und freien Lachen. Du. Die Beziehung zu Nicholas Murray hat eine ganze Zeit gedauert und Frida war auch da sehr begeistert. Murray hat ja wunderschöne Fotos von ihr gemacht, die ersten Farbfotos auch damals. Murray war ein berühmter Fotograf in New York gewesen. Sie fühlte sich hin und her gerissen. Sie wollte mal, es war letzten Endes war die Beziehung aussichtslos zu Murray, weil sie eben immer weiter an Diego festhielt. Und Nick Murray hat sich dann ja auch eine andere Frau gesucht und geheiratet. Und damit war Frieda wieder sehr enttäuscht, obwohl sie selber auch schon Schluss gemacht hatte mit ihm. Aber so war das eben, ne? So ist das auch vielleicht manchmal. Man mag jemanden nicht mehr so sehr, will gar nicht. Aber wenn der dann mit einem Schluss macht, ist es doch schlimmer. Also war das mit Nick Murray, war eine wunderbare Liebesgeschichte von den beiden. Er hat ja auch seine Tochter dann nach Mexiko geschickt, die dann dort in einem schrecklichen Unfall starb oder mit einer Krankheit starb. Und Frieda hat diese Tochter auch gemalt. Das ist ein beachtliches Bild. 1938 lernt sie das Ehepaar Jacqueline und André Breton kennen, die für das folgende Jahr eine Ausstellung in Paris mit Werken von Frida Kahlo organisieren. Ihre Kunst hat sich weiterentwickelt. Diego Rivera? Bitter und zärtlich. Hart wie Stahl und zerbrechlich und fein wie die Flügel eines Schmetterlings. Liebenswert wie ein schönes Lächeln und grausam wie die Bitterkeit des Lebens ist ihr Werk. Sie hat natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht, ne? Anfänglich waren ihre Bilder sehr im mexikanischen Stil der damaligen Zeit, der neuen Sachlichkeit verpflichtet. Sie hat später dann auch den Expressionismus kennengelernt auf ihren Reisen in den USA und dann natürlich den Surrealismus. Da ist viel Surreales bei, auch wenn sie selbst sagt, das ist nicht so. Aber auf einer Zeichnung schreibt sie ja hinten drauf, der Surrealismus ist wie ein Kleiderschrank, den man öffnet und man denkt, man findet Hemden drin und es ist ein Löwe drin. So. Und das schreibt sie selber so über ihre Zeichnung oder so. Das ist eben das. Ich gucke und man denkt erstmal, es ist ein Hemd, aber dann ist es ein Löwe drin. Man muss eben genau hingucken bei ihr. Das macht Spaß. In den ersten Schriften über sie. Man liest erstmal, wie sie nur für sich selbst gemalt hat. Sie wird so ein bisschen klein gemacht, vor allem gegenüber von Diego Rivera. Und im Laufe der Zeit merkt man, wie sie eigentlich doch ganz anders umgegangen ist damit. Sie war tatsächlich eine Unternehmerin. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, den Unterschied zu sehen am Anfang ihrer Karriere, wenn man sie zitiert, wo sie sagt, ja, sie malt nur, weil sie malen muss. Und diese letzte, sage ich mal, Szene aus ihrem Leben, wenn sie diese Einzelausstellung in Mexiko hat, dass sie dann in einer Bar reingetragen wird, in eine Ausstellung. Mein Gott, das ist hochprofessionell. Das ist eine wunderbare, sie ist richtig eine Unternehmerin. Ne? Sie weiß, was sie da macht. Und ich finde das großartig, wie sie das hingekriegt hat. Als Frida Kahlo 1939 nach Frankreich fährt, zu ihrer Ausstellung in Paris, ist sie neugierig auf den europäischen Kontinent, von dem ihr Vater ihr oft erzählt hat. Und die Künstler in Paris sind neugierig auf die Frau aus Mexiko, deren Kunst ihrer Meinung nach derer der Surrealisten doch so ähnlich ist. Sie ist eben von Natur aus eine Surrealistin in einem surrealen Land. Also Mexiko hat eben sehr viel Surreales. Ich denke schon, dass nach der anfänglichen Zeit als neue Sachlichkeit, oder wie das kam immer wieder auch durch, mexikanische Kunst einfach. Aber surreal ist schon sehr vieles in ihren Bildern, wenn sie auch nicht in meinen Augen abstrakte Träume gemacht hat, wie viele gemalt hat, wie die Surrealisten. Sie hat halt wirklich ihre eigene Fantasie, ihr eigenes Leben in surreale Formen gepackt. Doch die Zusammenarbeit mit den Pariser Surrealisten entpuppt sich als Flop. Die Sache mit der Ausstellung ist ein saumäßiges Durcheinander. Bei meiner Ankunft waren die Bilder noch im Zollbüro, weil dieser Mistkerl von Breton es nicht für nötig gehalten hat, sie abzuholen. So kam ich mir vor wie ein Narr und musste warten, bis ich Marcel Duchamp traf. Der ist wirklich der Einzige hier, der auf dem Boden der Wirklichkeit steht, nicht wie all diese wahnwitzigen Spinner von Surrealisten. Und später schreibt sie an Nicholas Murray: Du machst dir keine Vorstellung, was das alles für verwahrloste Erscheinungen sind. Einfach zum Kotzen. Sie gebärden sich alle so verdammt intellektuell und sind trotzdem so armselige Existenzen. Stundenlang sitzen sie in ihren Cafés und wärmen sich den kostbaren Hintern. Sie schwadronieren ununterbrochen über Kultur, Art, Revolution. Sie leben einfach als Schmarotzer auf Kosten einer Gruppe reicher Angeber, die das vermeintlich künstlerische Genie bewundern. Scheiße. Nichts als Scheiße ist das. Diese vielen Taugenichtse. Das sind die Leute, wegen denen diese Hitlers und Mussolinis an die Macht gekommen sind. Auch in Paris ist Frida Kahlo wieder eine eindrucksvolle Erscheinung in ihren mexikanischen Trachten. So eindrucksvoll, dass ein Foto von ihren ringgeschmückten Händen auf dem Cover der bekannten Modezeitschrift Vogue abgedruckt wird. Während ihrer Zeit in Frankreich lernt Frida Kahlo verschiedene Künstler kennen, wie zum Beispiel Max Ernst oder Pablo Picasso, der zu ihrem Mann sagt: Weder Derain noch du oder ich, keiner von uns kann einen Kopf so malen wie Frida Kahlo. Trotz der Bewunderung der europäischen Künstler bleibt Frida Kahlo auf Distanz. Man hat mir gesagt, ich sei Surrealistin, aber ich bin es nicht. Ich habe nie Träume gemalt, sondern meine eigene Realität. Frida Kahlo sagte über sich selbst, dass sie keine Surrealistin sei. Und ich würde es zustimmen, weil also die Art und Weise, wie die Surrealisten Frauen sehen und betrachten, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich denke, das ist auch nicht das Bild, was Frida Kahlo von sich da abliefert. Was Breton damals über Kahlo geschrieben hat, ich denke, das ist vielmehr seine eigene Vorstellung von, was er gerne hätte, als das, was er tatsächlich da vorgefunden hat. Und die Bilder von Frida Kahlo, es wurde schon häufig darüber geschrieben, diese gesamten Elemente, die als träumerisch genannt werden und aus einem anderen Bereich bei den Surrealisten kommen, wo das ist, für Frida Kahlo, das ist eine Sache, was sehr lebensnah ist. Wenn wir jetzt ein Beispiel des Todes nehmen, der Tod ist für sie keine metaphysische Instanz. Das ist sehr konkret, real, das ist ein Teil des Lebens, das ist da, das wird mal ironisch dargestellt, das wird mal lustig dargestellt, das wird mal tatsächlich ein bisschen dramatisch dargestellt, aber das hat nicht das Geheimnisvolle, diese Art von Betrachtung, was sie Surrealisten hatten. Das ist es nicht, das findet man nicht in der Kunst von Frida Kahlo. Sie ist eine Intellektuelle eigentlich und hat sich natürlich dann auch in dieser Männerwelt mit Breton und so weiter, die gedacht haben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefuttert, übrigens Trotzki auch, den sie danach irgendwann nach einer Zeit lang nicht mehr ausstehen konnte, eben durch dieses Aufgeblasene, weil sie war natürlich auch eine Freundin der einfachen Sprache, des einfachen Ausdrucks, was ja nicht heißt, dass man nicht intellektuell ist, ganz im Gegenteil. Sie war ja sehr, sehr belesen und auch konzeptionell in ihrer Arbeit, aber da hat sie dann wirklich aufgemuckt, kann man sagen, ja. Und vor allem diese Bild der Frauen, was die Surrealisten hatten, das finde ich überhaupt nicht bei Frida Kahlo wieder. Man muss sagen, sie haben die Kunst von vielen Frauen unterstützt und hatten ein sehr positives Verhältnis dazu. Aber die hatten immer noch eine sehr, ja, sexistische Vorstellung von Frauen. Und Frauen waren die Musen. Und man sieht auch wieder bei diesen Aktdarstellungen von Frida Kahlo. Für sie waren Frauen handelnde Subjekte. Und sie stellte sich nicht nackt da, um irgendwelche sinnliche Darstellungen von Frauen da zu haben. Bei Frida Kahlos Nacktheit geht es nicht um Verführung, sondern um die Darstellung ihres Selbsts, ihrer körperlichen und seelischen Verfassung. Sie verlässt Europa, ohne in Deutschland gewesen zu sein. Erstaunlich, denn es ist das Land ihrer Vorfahren väterlicherseits, das Land, dessen Sprache sie gelernt, dessen Autoren sie gelesen hat. Warum ist sie nicht nach Deutschland gereist? Die Forschung hat da noch keine Antwort. Beate Kempfert: Die Zeit in Paris beschreibt sie ja auch als sehr traurig und so weiter. Das hatte sie sich anders erhofft, ist dann ja auch dort noch krank geworden. Nein, nach Deutschland ist sie wirklich nicht gereist, aber sie spricht viel über Deutschland. Es gibt ja in ihrem Tagebuch so eine Art die Farbenlehre, oder sie schreibt Farben auf mit ihren Assoziationen und da kommt eben dunkelgrün vor. Und dazu sagt sie, so sieht ganz Deutschland aus. Also sie hat schon auch eine Vorstellung davon, wie Deutschland mit seinen Wäldern vielleicht oder so farblich geprägt ist. Nein, sie war nicht in Deutschland. Ich kann nicht sagen, ob es einen bestimmten Grund dafür gab. Aber politisch hat sie sich auch ein bisschen davon distanziert. Sie hatte diese sozialistische Gesinnung und es war eine widersprüchliche Beziehung zu Deutschland, weil sie hatten eine sehr gute Beziehung zu ihrem Vater, Sie bewunderte ihn sehr und er war halt Deutscher. Und es gab sogar in den frühen Texten über sie, wo auch diese deutsche Herkunft erwähnt wird. Sie hat aber relativ schnell Abstand davon genommen, weil man muss es also in den Kontext sehen, in dieser Zeit, das so wichtig war, dass diese mexikanische Identität aufgebaut wurde. Und sie hat viel Energie drin investiert. Das war für sie sehr wichtig. Ich denke, das ist auch keine Haltung gegen Deutschland wirklich direkt, sondern eine für Mexiko. Das war in dieser Zeit wirklich sehr wichtig. In einem Brief von 1935 schreibt sie allerdings an Diego Rivera vom fernen, verfluchten Deutschland. Auf weitere Ausführungen verzichtet sie in dem Brief. Das Jahr 1939 ist für Frida nicht nur von der Reise nach Frankreich geprägt. Nach ihrer Rückkehr überfallen die Deutschen im September Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Auch persönlich ist das Jahr für Frida eine Katastrophe. Die Künstlerin schreibt an Nicholas Murray: Liebster Nick, ich konnte dir nicht eher schreiben. Seit du gefahren bist, hat sich die Situation zwischen Diego und mir immer weiter zugespitzt. Und jetzt ist alles zu Ende. Seit 2 Wochen ist die Scheidung eingereicht. Ich liebe Diego, aber nach den letzten Auseinandersetzungen mit ihm, am Telefon, denn ich habe ihn seit fast einem Monat nicht gesehen, wurde mir klar, dass es für ihn viel besser ist, mich zu verlassen. Er hat mir die schlimmsten Dinge an den Kopf geworfen, die du dir vorstellen kannst, und mich auf das Übelste beleidigt, wie ich es niemals von ihm erwartet hätte. Cried a river over you. Frida und Diego lassen sich im November scheiden, im gegenseitigen Einverständnis. Über die Gründe, die zum Ende dieser wechselhaften Ehe geführt haben, ist wenig bekannt. Über ihre Auswirkungen umso mehr. Frida leidet unter der Scheidung. Sie fängt an zu trinken, hat gesundheitliche Probleme. 1939 ist aber auch das Jahr, in dem eines ihrer berühmtesten Bilder entsteht. Es gibt ein großes Bild, das heißt Die zwei Fridas, was sie von sich als Doppelporträt angefertigt hat. Und auch da diente wirklich dieses Foto aus dem Familienalbum der Mutter als Bildvorlage. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass Frida Kahlo jetzt, die sich durch Fotomaterial hat inspirieren lassen. Und auf dem Foto sehen Sie eben, ich habe schon beschrieben, die Mama aus Oaxaca im Tijuana-Kleid, die umkreist ist, aber auch eine Tante in einem weißen viktorianischen Kleid. Und Frida Kahlo malt sich in den zwei Fridas, sowohl in dem weißen Kleid als auch in der Tijuana-Tracht ihrer Mütter oder ihrer weiblichen Vorfahren. Am Foto trägt die Tante so ein großes Amulett, das ergänzt sie durch ein Herz und sie verbindet quasi das Herz mit Blutbahn dieser zwei Fridas. Frida hat sich vom Familienalbum für das Bild inspirieren lassen. Für manche Kritiker erzählt es allerdings weniger eine Familiengeschichte mit Wurzeln in Mexiko und Europa als die Geschichte einer endenden Liebe. Die rechte Frau in der blauen Tracht hält ein Amulett mit einem Foto von Diego in der Hand. Die andere Frida im weißen Kleid klemmt eine Blutbahn ab, die von ihrem offen dargestellten Herzen abgeht. Durch das Abklemmen hält diese Frida sich am Leben. Ein Jahr später entsteht ein zweites Bild, das zur Ikone wird. Selbstbildnis mit abgeschnittenen Haaren. Frida sitzt im übergroßen Herrenanzug auf einem Stuhl. Die Schere in der einen, eine Haarsträhne in der anderen Hand. Auf dem Boden liegen lange Haarsträhnen, ihre eigenen Haare sind kurz. Es ist das Lieblingsbild von Laura Rodriguez. Ja, das ist genau das, was ich bewundernswert finde. Das ist eine Darstellung, wo man den Eindruck hat, sie zeigt sich da, wie sie gerade ihre Geschichte in der Hand nimmt und sagt so, ab jetzt entscheide ich das, wie es lang geht. Weil das war natürlich nicht von Anfang an so, Am Anfang hatte sie ihre Konflikte und Unsicherheiten. Und es kommt irgendwann diese Wende in ihrem Leben. Sie erlebt unterschiedliche Sachen. Sie geht ins Ausland, sie trennt sich von Diego Rivera. Und für mich, dieses Beat, ich streite ein großes Selbstbewusstsein und diese Entscheidung so, jetzt geht's hier lang. Ich liebte sie viel zu sehr, als dass ich ihr immer neue Leiden verursachen wollte. Deshalb entschied ich mich für die Trennung. Oder war ich nur das verkommene Opfer meiner Lüsternheit? Musste sie auf diese Art vielleicht sogar mehr leiden? Während der 2 Jahre, die wir getrennt lebten, hat Frieda einige ihrer besten Arbeiten geschaffen und so den Kummer in ihrer Malerei sublimiert. Ab 1939 entstehen die bekanntesten Bilder von Frida Kahlo. Auch eine Reihe von Selbstporträts, in denen sie oft vor einer grünen Blätterwand steht, Papageien auf ihr sitzen, manchmal Affen an ihr hängen. Ein Beispiel ist das Selbstbildnis mit Dornenhalsband. Kunsthistorikerin Helga Prignitz. Ja, das ist ein zauberhaftes Bild, sagen wir mal so. Es ist eben voller Zauber. Die Schmetterlinge sind erstarrt und dafür fliegen aber die Blüten da oben. Und auch der an ihrem Dornenhalsband hängende tote Vogel ist ja ein Zaubermittel. Also mit dem Bild versucht sie, die Liebe zu erringen. Sie hat es Nicolas Morey geschenkt. Das hing lange bei ihm. Und es ist halt ein Versuch, ihn wieder für sich zu gewinnen. Die Tiere, die hinter ihrer Schulter sitzen, ist einerseits die Katze und der Affe auf der anderen Seite, der nestelt an diesem Dornenhalsband. In den Dornen wiederum können wir auch erkennen Monogramme. Also Diego Rivera, Nick Murray und Frida Kahlo. Das ist eine zerbrechliche Geschichte. Dieser Dornenhalsband zeigt, wie schwierig, ja, wie kompliziert diese Liebesbeziehung zu dritt war. Der Affe mit seiner Lüsternheit nestelt daran. Affe ist ja in der Kunstgeschichte schon Symbol für Lüsternheit oder sexuelle Freizügigkeit. Frida Kahlo selber malt sich in dem Selbstbildnis mit zusammengewachsenen Augenbrauen und einem sogenannten Damenbart. Da ist nichts gezupft oder rausgerissen. Die Haare sind da, wo sie gewachsen sind. Und manchmal hat Frida auf den Bildern sogar noch welche dazu gemalt. Laura Rodriguez. Wir kommen wieder zu dieser Frage des Feminismus. Ne? Was ist ein Schönheitsideal? Was ist wichtig? Und Schönheit für sie ist auch nichts Fixes, nichts Entschlossenes, nichts, was vorgegeben ist. Das ist ein Prozess. Das verändert sich auch. Je nachdem, welche Phase sie ist, ne, in ihrem Werk, man sieht so eine Entwicklung. Das verändert sich. Und genau diese Freiheit, das, was sie für sich nimmt, das ist die Botschaft, was ihre Kunst übermittelt, auch was andere Menschen anbetrifft. Es gibt nicht das Richtige, das Wahre, das ist ein Prozess. Und ich finde das auch sehr wichtig zu sagen, das ist ein Prozess, was unterschiedlich ist für jeder Mensch. Sie gibt nichts vor. Andere Kritiker sprechen in Bezug auf den Bart und die Augenbrauen von einer Androgynität, die Frida Kahlo ausdrücken wollte, ein Leben zwischen den binären Geschlechtern. Helga Prignitz verneint das. Sehe ich auch nicht so, dass sie sich da androgyn darstellt, auf gar keinen Fall. Nee, sie zeigt sich so, wie sie ist. Sie hatte halt diese Augenbrauen und sie hat ein leichtes Bärtchen. Und sie hat sich eben nicht den Zwängen unterworfen, zur Kosmetik zu gehen. Nur in dem einen Bild für Trotzki, da hat sie sich ja rote Lippen und rote Fingernägel. Aber das hat eine politische Bedeutung, nicht? Das ist wieder eine andere Geschichte. Eine besondere Bedeutung hat auch der grüne Hintergrund in den Selbstporträts. Oft ranken sich grüne Blätter um die Künstlerin, dschungelähnlich, undurchdringlich und sehr üppig. Ja, diese Blätter sind ein Wortspiel im Prinzip. Im Spanischen heißt das Hoja, ein Blatt. Hoja ist ein Blatt. Und Ojalá, Ojalá heißt hoffentlich, hoffentlich. Und dieses Ojalá, Ojalá, was sie da malt, immer ein Blatt und Blatt und Blatt. Das ist so wie ein Schutzwall hinter ihr. Sie sagt, hoffentlich klappt das. Hoffentlich werde ich beschützt durch diese Blätter. Ojalá. Im Entstehungsjahr dieses Bildes muss Frida in New York ins Krankenhaus. Ihr Zustand ist schlecht. Sie muss wieder einmal operiert werden. Dort trifft der junge Heinz Berggrün auf sie. Als Jude ist er vor den Nazis in die USA geflohen, sollte später 1996 als einer der bedeutendsten Kunstsammler nach Deutschland zurückkehren und mit seiner großen Kunstsammlung den Grundstock für das Museum Berggrün legen. Der 26-jährige Heinz Berggrün beginnt in den Staaten eine Liebesaffäre mit Frida Kahlo. Beate Kämpfert. Es gibt auch ein schönes Zitat von Heinz Berggrün, der als junger Mann auf Frida Kahlo stieß. Er war noch damals so als Sekretär von Diego Rivera, der ihn schon vorgewarnt hat. Die beiden besuchen sie im Krankenhaus in New York. Wenn du sie siehst, wirst du dich sofort verlieben. Und er hat es auch dann bejaht und sagt, also es war eine fantastische Begegnung. Er wusste damals noch gar nicht, dass so eine großartige Malerin ist. Und sie haben einen Monat zusammen in Manhattan verbracht und auch er konnte sich ihr nicht entziehen. Also es muss etwas gewesen sein, was so auch alle anderen entfacht hat. Ja. Im Winter 1940 heiraten Frida Kahlo und Diego Rivera erneut. Diego zieht zu Frida ins Blaue Haus, wird allerdings wenig später seinen roten Anbau beginnen, der durch eine Brücke mit Fridas Haus verbunden ist. Selbstporträts bleiben wichtige Motive in der Kunst von Frida Kahlo. Die Porträts haben einen sehr starken Wiedererkennungswert. Das ist ähnlich wie, als würden wir jetzt über Picasso reden. Es gibt bestimmte Art von Bilder von Picasso, wo man sofort sagen kann, das ist ein Picasso. Und bei Frida Kahlo natürlich sind diese Porträts, wo man sofort sagt, ach ja, Frida Kahlo. Ihr Werk war immer noch mit ihren Lebensgeschichten sehr stark verbunden. Und das ist, was Interesse dann erweckt hat. Und das Thema, ja, ist das jetzt eine politische Frage? Was hat sie mit Sozialismus zu tun? Das war nicht so interessant. Es ging, wer ist diese Frau und warum leidet sie so sehr? Was sind diese Tiere um sie herum und wieso trägt sie diese komische Halskette? Und das war das Faszinierende dabei. Und natürlich heute wie damals, das Exotische Mexikanisch ist auch sehr interessant. Ne? Das ist das Bunte, das ist das Andere und das zieht halt an. Den Farben ihrer bunten Bilder ordnet Frida Kahlo bestimmte Bedeutungen zu. Grün, warmes, gutes Licht. Rötliches Purpur. Aztekisch Tlapali, altes Blut des Birnenkaktus. Die lebendigste und älteste Farbe. Braun. Farbe des Muttermals, des vergehenden Blattes, die Erde, Gelb, Wahnsinn, Krankheit, Angst, ein Teil der Sonne und Freude, Kobaltblau, Elektrizität und Reinheit, Liebe, Schwarz, nichts ist schwarz, wirklich überhaupt nichts, Magenta, Blut, na, wer weiß. Kunsthistoriker sehen in Frida Kahlos Gemälden auch Einflüsse der niederländischen Maler Peter Bruegel und Hieronymus Bosch mit ihren fantastischen Welten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. In Mexiko selbst hatte sie diese Kunst noch nicht gesehen und in den USA hat sie mehr moderne Kunst wahrgenommen. Aber sie hat natürlich überall die Bücher, die es gab, oder Kunstbücher gehabt und dort auch Bosch und Bruegel gesehen. Ich bin mir sicher, dass sie auch in Paris im Louvre natürlich war. Und im Metropolitan ist ja überliefert, dass sie auch Goya ganz toll fand. Und Toledo, dieses Bild mit den fantastischen Wolkenbildungen aus der Kunstgeschichte. Da hat sie alles immer gesucht, was zu ihrer Welt dann passt. Ne? Und sich da so einzelne Motive rausgenommen und dann eingebaut. Präkolumbianische Skulpturen und Masken tauchen ebenfalls in ihren Bildern auf. Der Tod liegt als Skelett auf dem Baldachin ihres Bettes. Frida Kahlo bezieht sich in ihrer Kunst bewusst auf die Kultur ihrer Heimat. Das fängt schon mit in Mexiko selbst. Sie hat diese Votivbilder benutzt als Inspirationsquelle. Diego Rivera hat mit ihr auch darüber gesprochen. Sie hat es natürlich in einer anderen Art und Weise für sich benutzt, aber diesen Format übernommen. Sie war auch nicht von der Welt abgeschnitten. Sie hat ihren Reisen im Ausland gemacht. Sie kannte die Kunst von anderen Künstlerkollegen von Diego Rivera. Sie kannte natürlich die Kunst von der gesamten Muralisten, die dann in Mexiko gearbeitet haben. Sie hat das alles gesehen und sich aufgenommen. Auch die Kunst von anderen Frauen, die dann in ihrer Umgebung gearbeitet hat. Ne? Sie kannte viele andere Künstlerinnen auch. Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra eres la reja de un penar Quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar In Frida Kahlos Bildern tauchen oft Masken auf. Die Amme zum Beispiel, die Frida Kahlo stillt, verbirgt ihr Gesicht. Helga Prignitz? Ja, sie selbst hat sich vielfach La Ocultadora genannt, die sich verbirgt, die sich hinter Masken versteckt. Und die Masken spielen in dem Sinne auch eine große Rolle. Also es gibt ja das Bild Minana y yo, die Amme und ich. Die Amme hinter so einer steinernen Maske verborgen ist. Dann gibt es die Mädchenbilder, die kleinen Mädchen, die hinter toten Masken spielen. Das ist schon, zeigt deutlich, dass sie eben etwas Verborgenes malt oder meint, ne? Dass sie nicht offen ihre Emotionen darstellen kann, sondern da hatte sie halt große Hemmungen aus ihrer Kindheit. Und deshalb ist vieles maskiert. Zugegebenermaßen von ihr ja auch so als Ocultadora, diejenige, die sich verkleidet, verbirgt, versteckt. In ganz vielen Bildern ist es ja immer eine Maskerade. Frida Kahlo spielt nicht nur mit kulturellen Symbolen, sondern auch mit politischen wie Hammer und Sichel. Lange Zeit muss Frida ein Gipskorsett tragen. Es taucht in ihren Bildern auf. Die Kommunistin benutzt es als Bildträger für ihre Kunst. Aber es gibt zum Beispiel auch eben ihr Korsett, das hat sie auch mit Hammer und Sichel bemalt. Und es gibt ein Foto, da zeigt sie, hebt sie eben ihr Tijuana-Oberteil hoch und man sieht auch Hammer und Sichel. Also Hammer und Sichel taucht auch immer wieder auf, ja, in ihrem Ausdruck oder wenn sie auch zum Beispiel in diesem Fotonachlass finden sich eben auch Fotos, wie mexikanische Bauern Hammer und Sichel nachbauen. Formen. Auch das nimmt sie auf und bewahrt uns auf. Ja, also das ist ja schon ganz, ganz wichtig. Das Leben läuft nach der Wiederheirat scheinbar in ruhigeren Bahnen. Frida schreibt ihrem Mann in einem Liebesbrief Ende der 1940er Jahre. Diego, nichts kann es mit deinen Händen aufnehmen und nichts lässt sich mit dem Goldgrün deiner Augen vergleichen. Tagelang füllt sich mein Körper mit dir. Du bist der Nachtspiegel. Das heftige Licht des Blitzes, die Feuchtigkeit der Erde. In deinen Achselhöhlen finde ich Zuflucht. Meine Fingerspitzen berühren dein Blut. Welche Lust zu spüren, wie dein Leben aus deiner Brunnenblume hervorschießt, während ich es aufnehme, bewahre und in all meinen Nervenfasern wirken lasse. Doch im April 1941 stirbt Fridas Vater. Ein Schock für die Künstlerin, der sich auch auf ihre Gesundheit auswirkt. Ihr amerikanischer Arzt Leo Eloessa ist auch ihr Vertrauter. Sie widmet ihm ein Selbstporträt und schreibt ihm Briefe. So schreibt sie ihm nach dem Tod des Vaters: Die Ehe geht gut. Nur noch wenige Streitigkeiten. Besseres, gegenseitiges Verständnis und, was mich betrifft, keine lästigen Fragen und Vorhaltungen wegen anderer Frauen, die oft einen ziemlich großen Platz in seinem Herzen einnehmen. So könnten Sie jetzt also sehen, dass ich endlich gelernt habe, wie das Leben so läuft, und alles andere ist bloß Illusion. Würde ich mich gesundheitlich besser fühlen, könnte ich fast sagen, dass ich glücklich bin. Aber dieses Gefühl, von Kopf bis Fuß ein solches Wrack zu sein, macht mich manchmal ganz verrückt und beschert mir bittere Augenblicke. Der Tod meines Vaters war ein schrecklicher Schlag für mich. Ich glaube, dass es mir deshalb jetzt wieder so schlecht geht und ich schon wieder abnehme. Im blauen Haus versammelt Frida Kahlo Tiere um sich, die sie trösten. Affen, Papageien und Hunde. Nicht irgendwelche Hunde, sondern mexikanische haarlose Hunde, die man auch Götterhunde der Azteken nennt. Und auch ein verletztes Reh ist dabei, das sie gesund pflegt. 1946 malt sie das Bild »Das kleine Wild« oder auch »Der verletzte Hirsch« genannt. Auf dem Gemälde läuft ein Hirsch durch den Wald. Doch statt eines Hirschkopfs sitzt Fridas Kopf auf dem Hals des Tieres und blickt den Betrachter an. Wieder ein ikonisches Gemälde, das sehr bekannt ist und zu dem sie ein Gedicht geschrieben hat. Einsam lief das Wild umher, tief traurig und schwer verletzt, bis es bei Arkadi und Lina Wärme und ein Zuhause fand. Wenn das Wild zurückkehrt, stark, fröhlich und genesen, werden die Wunden, die es nun trägt, allesamt verschwunden sein. Dank euch, meine geliebten Kinder. Danke für so viel Trost. Im Wald des Wildes beginnt der Himmel sich zu lichten. Das war ja auch von Anna Segers das Lieblingsbild. Und da gibt es literarische Texte drüber. Dieser verletzte Hirsch ist schon ein faszinierendes Bild. Es ist kleinformatig und irgendwie rätselhaft. Ja, weil dieser Hirsch, was bedeutet das? Ist der so halb schwebt. Und da habe ich sehr lange mich reingucken müssen, um zu finden, auf welche literarische Quelle sie sich da bezieht. Ich kam dann drauf über ein Sonett von Petrarca. In Emblembüchern gibt es diesen Hirsch, der erschossen wird, als Illustration zu einem Sonett von Petrarca. Und der Hirsch flieht eben aus Liebesschmerz. Und dann findet man, wenn man der Quelle dieses Sonettes von Petrarca nachgeht, Vergil und die Geschichte von Aeneas und Dido, die ja auch eine berühmte Liebesgeschichte ist und Dido mehrfach, also sogar vertont in Opern und was. Da hat Frida sich hier drauf bezogen. Sie ist also Dido, die, als Aeneas sie verlässt, von Liebesschmerz sich selber tötet, auf einen Scheiterhaufen wirft und stirbt und dann in der Unterwelt als Selbstmörder ruhelos hin und her irren muss als Hirsch, weil sie ist auf der Hirschjagd mit Aeneas gewesen, als sie ihn liebte. Und dann Aeneas kommt ja dann von den Göttern geleitet, muss er in die Unterwelt, er muss da den goldenen Zweig hinlegen am Eingang zur Unterwelt, um wieder raus zu können. Das ist dieser goldene Zweig, der hier unterhalb des Hirsches liegt. Und er sieht dann, es wird bei Vergil beschrieben, er sieht dann Dido durch den Wald irren. in unendlichem Schmerz und weil sie als Selbstmörderin eben keine Ruhe findet. Ne? Und diese siebenfachen Pfeile, und das hat alles eine Bedeutung in dem Bild, die Anzahl der Bäume, die Anzahl des Geweihs. Und man sieht eben auch an dem Bild, dass es in der Unterwelt ist, denn die Bäume haben alle keine Krone. Das ist hier hinten der Styx, der Fluss, der ins Jenseits führt, vor dem eben Dido krank vor Liebesschmerz flieht. Also es ist ein sehr berührendes Bild, wenn man diesen Inhalt, ihre enttäuschte Liebe zu Diego, darin sehen kann. In meinem eigenen Schmerz, den Schmerz aller zu spüren, die leiden, und Trost zu finden in der Notwendigkeit zu leben, um für sie zu kämpfen. Aus den 1940er Jahren existiert ein sehr schönes, untypisches Foto, das in dem Nachlass gefunden wurde, der jahrzehntelang ungehoben im Frida Kahlo Museum ruhte. Es zeigt eine andere Frida während einer Arbeitspause, fotografiert von einem Neffen. Beate Kempfert. Es gibt nämlich ihren Neffen Antonio, der ihr sehr am Herz lag. Und der hat als 16-Jähriger sie gezeigt, wie sie nämlich in Arbeitskleidung da sitzt, mit offenem Haar, vor ihrem Atelier, die Sonne im Gesicht. Sie blinzelt so ein bisschen, hat die Zigarette im Mund. Es ist ein sehr, sehr schönes Foto, was auch viel von ihr transportiert, aber eben nicht zu diesen kontrollierten und von ihr in Pose gesetzten Aufnahmen gehört. Trotz der Gelöstheit auf diesem Foto muss sie auch unter starken Schmerzen gelitten haben. Denn in dem Jahr wird sie in New York erneut operiert. Rückenwirbel werden miteinander verbunden, Knochen verpflanzt und ein 15 cm langes Metallstück eingesetzt. 2 Monate muss Frida anschließend im Krankenhaus im Bett liegen bleiben. In den folgenden Jahren wird sie immer wieder operiert, immer wieder unendlich lange Zeit im Krankenbett liegen. 1950 verbringt sie sogar rund 1 Jahr im Krankenhaus in Mexico City. Aber sie findet Unterstützung. Ich glaube, so eine ihrer letzten Liebesaffären dann zu dem Spanier José Bartoli. Letzte Nacht hatte ich das Gefühl, als streichelten mich viele Flügel überall. Als säßen an deinen Fingerkuppen Münder, die meine Haut küssten. Die Atome meines Körpers gehören dir und schwingen gemeinsam, damit wir uns lieben. Ich will leben und stark sein, um dich mit aller Zärtlichkeit zu lieben, die du verdienst, um dir alles Gute zu geben, das in mir ist, und damit du spürst, dass du nicht alleine bist. Der war wohl sehr ihr zugeneigt und sehr viel liebevoller zu ihr als Diego. Hat sie echt grob behandelt manchmal, ne? War ein impulsiver Mensch. Das kannte sie ja von ihrem Vater, impulsive Menschen. Und letzten Endes hat sie dann in diesem José Bartoli, dem spanischen Zeichner, mehr Liebe empfunden oder wie die letzten Jahre. Da war sie sehr froh, dass sie da jemanden hatte, der mal liebevoller zu ihr war. Diego war nicht liebevoll. . 1951 in Mexiko. Frida Kahlo malt ein Bild von ihrem Vater, der in Deutschland noch Wilhelm hieß und nun schon 11 Jahre tot ist. Ich malte meinen Vater Wilhelm Kahlo, ungarisch-deutscher Herkunft, Fotokünstler von Beruf, großzügiger, kluger und feiner Wesensart und mutig. Denn er litt 60 Jahre lang an Epilepsie, aber hörte niemals auf zu arbeiten und kämpfte gegen Hitler. In Bewunderung, seine Tochter Frida Kahlo. der Vater wird so von anderen später so in den 40er Jahren so als Schopenhauer-esk beschrieben. Also er war wirklich sehr introvertiert, sehr intellektuell. Aber auch da gab es eine ganz enge Verbindung. Und 1951 malt sie ja das Porträt ihres Vaters, der schon 11 Jahre tot war. Und hat dann quasi wieder ein Jugendfoto von ihm auf der Staffelei. Also sie setzt sich auch sehr stark, selbst nach dem Tod der Eltern, mit ihrer Herkunft auseinander. Insbesondere eben zum Vater, den sie auch eben als Künstler auch ansieht. Also auch da nicht nur die Familie, die Wärme gegeben hat, sondern eben auch schon für sie wegweisend war, in welcher Form man sich ausdrücken kann. Frieda hat starke Schmerzen, trinkt Alkohol, nimmt Drogen, um die Qualen zu lindern. Aber dadurch wird nichts besser. Ein schrecklicher Zustand für die Künstlerin. Manchmal kann sie nur im Bett liegen, im Liegen malen. Vieles in meinem Leben ist für mich langweilig geworden. Und es wäre schlimm, wenn mir auch das Malen zu viel würde. Aber ganz ehrlich, es ist für mich nach wie vor unwiderstehlich. Sie hat bis zum Schluss ein Bild auf der Staffelei gehabt. Also sie hat in dieser Hoffnungslosigkeit, weil diese Operationen einfach keine Hilfe gebracht haben, einfach für sich einen ganz wichtigen Energieanker gefunden, nämlich die Malerei und sich immer weiter auch auszudrücken. Ihr Pinselstrich ist lockerer geworden, die Farben greller und die Themen mystischer. Ab und an kommen Freunde zu Besuch, die sie, wenn möglich, im Wohn- oder Speisezimmer empfängt. Geht es der Künstlerin sehr schlecht, dann kommen die Gäste ins Schlafzimmer. Die Kommunistische Partei, so schreibt es die Biografin Hayden Herrera, habe in diesen letzten Lebensjahren einen geradezu religiösen Charakter angenommen. Die Revolution ist die Harmonie der Form und der Farbe. Und alles existiert und bewegt sich nach einem einzigen Gesetz. Dem Gesetz des Lebens. Niemand ist mehr als bloß ein kleiner Teil des Ganzen. Notiert Frida Kahlo 1952. An einer Wand in ihrem Schlafzimmer hat sie kleine Porträts aufgehängt von Lenin, Marx und Stalin. Ihr geht es einfach darum, dass es sozusagen das, was vorher eben diese ganz starken Hierarchien, dass es aufgelöst ist, dass die Menschen frei sind, aber auch gleichberechtigt, egal welcher Stand, welcher Berufung und so weiter. In ihrem Fotonachlass, und das hing auch tatsächlich an ihrem Bett, bis sie gestorben ist, gibt es eben das Porträt von Stalin, genauso von Trotzki und von Lenin. Das sind Menschen, die sie verehrt hat. Ob das jetzt wirklich so in, sag ich mal, in ihrer Art und Weise durchdacht war, das würde ich jetzt mal so hingestellt sehen. Sie sieht es einfach als Projektionsfläche für eine gerechtere Welt, die man eigentlich besser versteht, wenn man sich anschaut, was in der Diktatur davor für ein Regime herrschte. Dass die Gräueltaten später von Stalin ihr noch nicht bekannt waren, das kann man auf jeden Fall annehmen. Wie sie dann gedacht hat, wissen wir alle nicht. Aber sie war auf jeden Fall eine ganz überzeugte Kommunistin und auch glühende Verehrerin von Stalin. Wegen Wundbrand muss 1953 ihr rechter Fuß amputiert werden, nachdem vorher schon 2 Zehen amputiert worden waren. Eine Operation, vor der sie große Angst hatte. In ihr Tagebuch zeichnet sie abgetrennte Füße, geduckte Bäume, die tief in der Erde verwurzelt sind, oder sich selbst weinend unter dem Mond. Sie schreibt aber auch tröstende Sätze hinein, die sehr bekannt werden. Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe? Frida Kahlo bekommt als Prothese einen Stiefel aus rotem Leder mit chinesischen Goldverzierungen und kleinen Glöckchen. Ihr Zustand greift sie psychisch sehr stark an. Hayden Herrera schreibt in ihrer Biografie von einem Selbstmordversuch in dieser Zeit. Doch wenige Monate nach der Amputation triumphiert die Künstlerin in ihrem Tagebuch über die quälende Zeit. Mir ist eine Menge gelungen. Ich kann wieder gehen. Ich kann wieder malen. Ich liebe Diego mehr als mich selbst. Mein Wille ist mächtig. Mein Wille setzt sich durch. Diego sieht sie wenig. Er verlässt das Haus um 8 Uhr morgens, um zu arbeiten, und kehrt oft erst nach dem Abendbrot heim, trifft sich mit Geliebten. Am 1. März 1953 stirbt Josef Stalin. Für Frida Kahlo ist das ein Schlag. Die Welt. Mexiko. Das ganze Universum ist aus dem Gleichgewicht geraten. Mit dem Verlust, dem Fortgang von Stalin. Ich wollte ihn immer persönlich kennenlernen, aber nun ist es gleich. Nichts bleibt. Alles gestaltet sich um. Frida Kahlo malt vom Rollstuhl aus. Sind die Schmerzen zu stark, malt sie im Liegen. Ein Jahr lang malt sie fast gar nicht. Sie nimmt eine hohe Dosis an Schmerzmitteln, trinkt an manchen Tagen, laut ihrer Biografin Hayden Herrera, 2 Liter Cognac am Tag. Sie ist nervös, reizbar, unberechenbar, ihren Freunden gegenüber fordernd. Frida und Stalin nennt sie ein neues Bild. Manchmal wird es auch Selbstporträt mit Stalin genannt. Es ist quasi ein Bild im Bild. Ein großes Porträt von Stalin steht auf einer Staffelei und die Künstlerin in Tracht sitzt davor. Beide, der Diktator und die Künstlerin, blicken die Betrachter an. Der Pinselstrich ist ungenau. Ausmodellierte Details fehlen in dem Bild. »1953 hat Frida Kahlo eine bedeutsame Einzelausstellung in Mexiko-Stadt, zu der sie mit folgenden Worten einlädt. In Freundschaft und Liebe, die von Herzen kommen, habe ich die Freude, dich einzuladen zu meiner bescheidenen Ausstellung. Um 8 Uhr am Abend, denn eine Uhr hast du wohl, erwarte ich dich in der Galerie der Lola Alvarez Bravo. Sie ist in der Amberes Nummer 12.« mit Türen zur Straße hin. Hoffentlich verläufst du dich nicht, denn mehr sage ich nicht. Du solltest mir nur deine offene, ehrliche Meinung sagen. Du bist belesen und beschrieben. Dein Wissen ist unübertroffen. Ich malte diese Bilder mit meinen eigenen Händen und sie warten an den Wänden, um meinen Brüdern zu gefallen. Nun denn, mein lieber Freund, in aufrichtiger Freundschaft dank dir von Herzen, Frida Kahlo de Rivera. Doch am Tag der Eröffnung ist sie zu schwach, kann das Bett nicht verlassen. Was macht sie? Sie macht sich im Bett zurecht, zieht eine Tracht an, lässt sich die Haare flechten und sich anschließend mit Himmelbett zur Ausstellungseröffnung tragen. Zu dieser letzten Ausstellung, ja, da konnte sie nicht mehr gehen, sondern wurde im Bett hingebracht. Und das war dann schon so eine Art Performance von ihr, wo sie sich auch selbst darstellte. Ne? Obwohl sie litt halt wirklich, sie war halt wirklich krank. Das war nicht nur eine Performance, es war so. Sie konnte nicht mehr. Aber es wird halt vielfach so als Beginn der Performance gesehen heute. Ne? Es war unfreiwillig. Die Ausstellung hatte da großen Erfolg. Es kamen viele Künstler, alle, also auch die sich schon zurückgezogen hatten, kamen, um ihr zu gratulieren und auch sich zu verabschieden, weil es war klar, dass das eine Art Abschied ist. Fröhlich warte ich darauf, das Haus zu verlassen und hoffe, nie wiederzukommen. Frida Kahlos Zustand ist schon schlecht, da bekommt sie noch eine Lungenentzündung. Erneut verordnen die Ärzte strikte Bettruhe. Anfang Juli hält Frida Kahlo es nicht mehr aus, will zu einer kommunistischen Demonstration gegen Machenschaften der CIA in Guatemala. Sie kleidet sich an, so gut es geht, legt ihre Ringe an, hat aber keine Kraft mehr, die Haare zu frisieren, versteckt sie unter einem Kopftuch. Diego schiebt sie im Rollstuhl zu der Demonstration. Es ist eines der letzten Fotos, das von Frida Kahlo existiert. In der linken Hand eine rote Fahne mit einer Friedenstaube, die rechte Hand zur Faust geballt. Wenige Tage später, am 6. Juli, feiert sie ihren 47. Geburtstag. An die 100 Menschen kommen ins Blaue Haus, um ihr zu gratulieren. In der Zeit danach wirkt Frieda verändert auf Diego, ruhiger. Als ich in ihr Schlafzimmer kam, um sie anzusehen, erschienen mir ihre Gesichtszüge entspannt und schöner denn je. Am Abend zuvor hatte sie mir einen Ring geschenkt. Er war als Jubiläumsgabe für unsere Silberhochzeit gedacht gewesen, die knapp 3 Wochen später gefeiert werden sollte. Auf die Frage, warum sie ihm den Ring 3 Wochen zu früh gibt, antwortet Frieda Kahlo: Weil ich spüre, dass ich dich sehr bald werde verlassen müssen. Rund eine Woche nach ihrem Geburtstag, am 13. Juli 1954, stirbt Frieda Kahlo. Freundinnen flechten ihr duftende Blumen und bunte Bänder ins Haar, schmücken sie mit Halsketten und Ohrringen, falten ihre Hände und stecken an jeden Finger einen Ring. Sie ziehen ihr einen weiten, schwarzen, mexikanischen Rock an und eine weiße Bluse. So liegt sie auf ihrem Bett. Unten am Saum des Rockes schaut ein Fuß hervor mit hellrot lackierten Nägeln. Ihr Leichnam wird im Palast der schönen Künste aufgebahrt. Einer der Trauergäste erinnert sich später: Als Frieda aufgebahrt lag, stand Diego Rivera mit Dr. Federico Marin zusammen. Ich ging zu ihm hin und fragte: Was ist los, Diego? Wir sind nicht ganz sicher, ob sie wirklich tot ist, gab er zur Antwort. Aber Dr. Marin erklärte: Es gibt keinen Zweifel, Diego. Mag sein, hielt ihm Diego entgegen, aber es ist doch unheimlich, dass sie noch Gefäßregungen zeigt. Auf ihrer Haut stellen sich ja noch die Härchen. Mir ist es schrecklich, dass sie unter diesen Bedingungen bestattet werden sollte. Ich sagte: Das ist doch ganz einfach. Lass den Arzt die Venen öffnen. Wenn kein Blut fließt, ist sie tot. So wurde denn ein Schnitt gemacht und es kam kein Blut. Dann machte der Arzt noch einen Schnitt in die Halsschlagader. Auch hier traten nur 2 Tropfen heraus. An ihrem Tod konnte kein Zweifel mehr bestehen. Diego vermochte sich nur nicht mit dem Gedanken abfinden, weil er sich um keinen Preis von ihr trennen wollte. Er muss sie sehr geliebt haben. Als sie gestorben war, sah er aus wie eine gemarterte Seele. Das war der traurigste Tag meines Lebens. Ich verlor meine geliebte Frieda für immer. Zu spät erkannte ich, dass die Liebe zu ihr der wunderbarste Teil meines Lebens gewesen war. Es ist eine besondere Ehe gewesen, definitiv. Aber Diego hat ja erst nach ihrem Tod dann eigentlich wirklich gemerkt, was er an ihr hatte. Und als sie starb, war er ja auch in seinem Atelier gewesen und sie hatten gerade nicht so die beste Zeit zusammen. Frieda war ja sehr deprimiert am Ende wegen des amputierten Beines. Alles sehr schwierig für sie, als sie starb. War Diego ein gebrochener Mann erstmal, ne? Wenn man die Fotos sich anguckt von der Beerdigung, er war tief traurig und hat bedauert, was er ihr alles angetan hatte auch. Frieda Kahlos Leichnam soll verbrannt werden. Die Trauernden im Krematorium singen mit erhobenen Fäusten die Internationale, die mexikanische Nationalhymne, Lenins Begräbnismarsch und volkstümliche Abschiedsballaden. Während Frieda Kahlo in die glühende Öffnung des Ofens einfährt, so schildert es Hayden Herrera in ihrer Biografie, richtet sich vermutlich wegen der Hitze der Oberkörper der Künstlerin auf und die brennenden Haare leuchten wie eine Aureole um ihren Kopf. Frieda Kahlos Gesicht zwischen den gelben Flammen habe wie das dunkle Innere einer Sonnenblume ausgesehen. Es ist im Haus auch immer noch ihre Asche vorhanden. Das ist was Eigenartiges, was nicht gekennzeichnet ist. Also da steht ja in ihrem Schlafzimmer eine Urne oder steht ein Tonkrug da, der nicht mal bezeichnet ist als Urne mit ihrer Asche drin. Die meisten Besucher gehen also achtlos an ihr vorbei. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch, weil ich sehe, da ist Friedas Asche drin. Frieda wollte eigentlich, und Diego auch, mit ihr zusammen bestattet werden. Deshalb ist diese Urne auch eine Doppelurne, so eine große Figur, eine prähispanische aus seiner Sammlung, wo eigentlich Diego auch hätte mit rein gesollt. Und dann wollten sie zusammen bestattet werden. Aber dazu kam es nicht, weil nach seinem Tod ja seine Frau Emma Hurtado dann sagte, nee, er braucht also das Begräbnis in der Rotonda de los Hombres Illustres. Heute heißt es der bedeutenden Menschen. Damals waren es nur bedeutende Männer. Und da wurde er in einem Ehrenbegrab begraben. Und der gemeinsame Wille von Diego und Frieda, gemeinsam bestattet zu werden, wurde also missachtet. Und so steht sie immer noch allein in ihrem Haus in der. Das finde ich irgendwie komisch, dass man ihr immer noch nicht den öffentlichen Raum zugesteht, sondern selbst ihre Asche ist noch nur in ihrem Schlafzimmer. Und er ruht in der Ehrenrunde. Ja, das ist auch so ein Teil, was ich an dem Haus immer wieder merkwürdig finde, dass man nicht ihr mal die Ehre gibt, auch ordentlich bestattet zu werden. Das finde ich schon komisch. Das kann ja jede Putzfrau die Urne mal umreißen und da liegt sie. Diego Rivera heiratet 1945, ein Jahr nach dem Tod von Frida Kahlo, erneut seine 38-jährige Galeristin Emma Hurtado. Im selben Jahr erkrankt er an Krebs, reist zur medizinischen Behandlung in die Sowjetunion, macht auf der Rückreise Halt in der Tschechoslowakei, in Polen und in der DDR. In Mexiko lebt er die nächste Zeit in Acapulco, um sich zu erholen. 1957 stirbt er mit 70 Jahren an Herzversagen in seinem Atelier in Mexiko. Noch zu Lebzeiten hat er sich darum gekümmert, dass das Blaue Haus bestehen bleibt und ein Museum wird, um die tote Künstlerin Frida Kahlo zu ehren. Diego Rivera war derjenige, der nach dem Tod es geschafft hat, dass wirklich alles dem mexikanischen Staat, eben in treuhänderische Hand der Bank of Mexico, übergeben worden ist und tatsächlich 58 das Museum, so wie sie sich das gewünscht hat, auch eröffnet worden ist, auch durch einen Freund. Das war der erste Direktor Carlos Pellicer, ein Schriftsteller. Heute ist das Haus eben ein Touristenmagnet und vielfach besucht. Es sind viele Gegenstände verschwunden oder weggeräumt worden, die eben früher den Charakter ausmachten. Ich kenne das Haus eben auch schon seit 50 Jahren und stelle auch jedes Mal fest, wenn ich hinkomme, komisch, es ist wieder ein bisschen weniger persönlich. Wenn man das Haus durchwandert, kann man sich so vorstellen, man geht durch Zimmer, von Zimmer zu Zimmer und es gibt quasi einen Innenhof. Auch später sind weitere Häuser dazugekauft worden, auch damals eben als um Trotzki abzuschirmen. Es gibt auch noch ein Atelier, was dann dazu kam. Also es ist immer weiter ergänzt worden. Aber von der Straßenseite quasi können Sie sich das gar nicht vorstellen, weil Sie nur auf Mauern stoßen. Erst wenn Sie durch das Tor quasi reingehen, kommen Sie in einen wundervollen Garten, den eben Frida Kahlo auch schon angelegt hat, mit den schönsten Blumen, die sie sich dann ja auch ins Haar steckt, saisonal, oder eben ihre Zimmer schmückt. In diesem Garten waren dann einst auch eben viele Tiere. Sie hat ja Tiere geliebt, unter anderem eben auch eine indigene Hunderasse, so ein kleines Hündchen ohne Fell, das man sich so auch auf dem Schoß vorstellen kann. Und eben auch andere, ob nun Papageien oder Affen und so weiter, die diesen Garten bevölkert haben. Und Teil dieses Hauses, was sie dann sozusagen eben gegliedert hatte, dann für sich selbst und Wohnzimmer, Studierzimmer oder eben auch Gästezimmer, gab es eben auch immer das Atelier. Und wenn Sie auch heute das Frida Kahlo Museum besuchen, treten Sie auch in ihr Atelier ein. Steht natürlich auch ein Rollstuhl neben der Staffelei, die letzten Farben, die aufbereitet waren. Man sieht ihr Schlafzimmer, das Bett, in dem sie gestorben ist. Und wenn man vom Bett aus blickt, ist ein großes Fenster quasi geöffnet, wie so eine Art Fenstertür, die zum Garten geht. Also sie hat immer ihren Garten gesehen, in dem auch Wasser angelegt war. Jetzt auch nicht nur um Vögel anzulocken, sondern auch das Element Wasser kann man sich so als Tropfen klick, klick, klick vorstellen. das Bett ist dann quasi wie so ein Himmelbett, was man sich vorstellt, ja, in dem man auch so hoch blicken kann, in dem sie auch im Spiegel auch montieren konnte, eben auch sich selbst anschauen oder auch eben beim Malen und so weiter. Und neben dem Bett natürlich immer Bücher. Also Bücher haben dieses Haus, so wie es der Vater schon eingerichtet hat, mit seiner riesigen Bibliothek, auch deutsche Bücher, kann man sich sie bis zum Schluss lesend vorstellen. Mehrere Jahrzehnte nach Frida Kahlos Tod verdienen viele Menschen Geld mit der Erinnerung an die Künstlerin. Es gibt einen regelrechten Hype um ihr prägnantes Konterfei. Das Porträt von Frida Kahlo prangt auf Tassen, Socken, Morgenmänteln und Küchenhandschuhen. Beate Kempfert, die Direktorin der Opel-Villen in Rüsselsheim. Ich kann mir schon vorstellen, dass man gerade auch jetzt so, wenn man sich als junger Mensch damit beschäftigt, ist man ja auch erstmal von den Farben überwältigt und vielleicht will man ein Stück von ihr besitzen, ob das nur eine Socke ist oder irgendwie ein Haarkranz. Also ich habe gar nichts oder würde jetzt selbst gar nicht in das Gefühl kommen, etwas von ihr so auf dem T-Shirt zu wollen, aber es ist natürlich ihr unglaublicher Ausdruckskraft, also ihr Stil. Und ich glaube auch, das gibt heute noch so vielen Selbstbewusstsein, ob das jetzt Frauen sind, ob das Männer sind, ob das körperlich beeinträchtigte Menschen sind, ob das Menschen sind mit Migrationshintergrund, die entwurzelt sind und so weiter. Ich glaube, viele finden in ihr wirklich so eine kraftgebende Größe einfach auch und die sich dann natürlich leicht abbilden lässt, ja, wie Sie es beschrieben haben, ihre Augenbrauen, Haare oder Blumen. Alleine schon das reicht, um zu sagen, ja, die Kraft von Frida Kahlo. Manche der Porträts auf Büchern und Tassen sind an Originalfotos angelehnt. Andere sind ganz neue Gesichter einer großäugigen, pseudoniedlichen Frau. Helga Prignitz ärgert das. Natürlich, weil sie steht für diese starke Frau. Aber ich denke, heute ist diese Stärke von ihr in den Hintergrund gerückt, tatsächlich. Wenn ich mir angucke, was so bei Amazon heute an Neuerscheinungen über Frida da ist, das ist erschreckend. Also die letzten Jahre nur Kinderbücher mit also fratzenhaften Darstellung ihres Gesichtes. Wirklich, es sieht erschreckend aus, wie manche Titelbilder von Notizbüchern, Kinderbüchern, Ausmalbücher, was da erscheint, ne? Oft Kaffeetassen und in Kissen und so. Und das ist nicht mehr ihr Gesicht, das sind Fratzen, die da gezeigt werden. Also von der starken Frau aus der Frauenbewegung ist sie jetzt über diese Selfie-Queen. Da wird eigentlich die Stärke rausgenommen aus ihr. Und das ist, glaube ich, eine negative Kraft, die da tatsächlich das, was positiv an ihr war und ist, nämlich die Stärke, die in der Frauenbewegung wichtig war oder für die Jugend eine ganze Zeit, dass ihr das genommen wird da, ne, mit diesen komischen Fratzen und Umzeichnungen ihres Gesichtes. Es wird ja versimplifiziert, ohne Sinn und Verstand. Für die Kunsthistorikerin Helga Prignitz ist neben der Kunst auch der Lebensweg von Frida Kahlo ein Grund, warum so viele Menschen von ihr fasziniert sind. Der Umgang der Künstlerin mit ihrer Krankheit, die sich so stark auf ihr Leben ausgewirkt hat. Ja, und der Schmerz macht halt auch einsam, ne? Denn sie hat es halt wirklich nicht leicht gehabt, das muss man sagen. Ihre Gesundheit war ja schwer angegriffen und ja, dass sie das überhaupt alles geschafft hat, was sie gemalt hat, ist schon wirklich sehr bewundernswert. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb sie heute für viele so ein Vorbild ist oder ein Idol, ne? Dass sie wirklich bewundernswerte Stärke gezeigt hat in schwierigen Situationen. Ich denke natürlich, dass es schon eine Rolle spielt, dass sie eben den jetzigen Zeitgeist, diese Vereinzelung, die Vereinsamung des Menschen, das ständige Sich-Fragen im Selfie, wer bin ich, was mache ich hier, wieso bin ich hier und seht mal hier, was, dass sie da so ein bisschen eben diese Selfie-Queen geworden ist mit ihren vielen Selbstbildnissen, wo sie sich immer wieder fragt und wo sie den Betrachter fragend anguckt. Was bin ich? Wer bin ich? Seht ihr mich? Erkennt ihr mich auch wirklich, wie ich bin? Das entspricht wie in vielen Dingen dem, was heute Menschen, wie sie sich fühlen, einsam, allein. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich als Frau finde das natürlich schon hervorragend, dass man sagen kann, dass der erste Name, was genannt wird, wenn man in Deutschland über lateinamerikanische Kunst spricht, der Name einer Frau ist. Das muss man sich bewusst machen, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Selbst heutzutage nicht. Das finde ich schon großartig. Und das ist auch als Vorbild sehr interessant. Einen schönen Weg, was sie da genommen hat. Frieda ist in der Geschichte der Kunst das einzige Beispiel einer Künstlerin, die ihre Brust und ihr Herz aufriss, um die biologische Wahrheit ihrer Gefühle zu enthüllen. Ich habe immer gedacht, dass ich die seltsamste Person auf dieser Welt bin. Aber später dachte ich, dass es viele solcher Leute auf der Welt gibt. Es muss also jemanden wie mich geben, der sich auf gleiche Weise bizarr und beschädigt fühlt, so wie ich mich fühle. Ich stelle mir die Frau vor und stelle mir vor, dass sie dort drüben auch an mich denkt. Also gut, ich hoffe, wenn du dort bist und dies liest, dass du weißt, dass es wahr ist, dass ich da bin und genauso seltsam bin wie du. Trotz aller Schmerzen liebe ich das Leben. Eine lange Nacht über Frida Kahlo. Eine Sendung von Berit Hempel. Es sprachen Lisa Biel, Simon Roden, Martin Bross, Michael Hüseyin Cirpici, Katrin Degenhardt und Christian Rex. Ton und Technik Thomas Wittig und Jan Topp. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Woche erwartet sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944, der nicht nur ein Attentatsversuch von Militärangehörigen auf Hitler war, sondern ein Bündnis für einen Umsturz und ein anderes Deutschland, an dessen Vorbereitung auch viele zivile Akteure beteiligt waren, nicht zuletzt viele Frauen. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.